Okay, hallo Leute, da bin ich wieder. UFC 202, die Countdown Show. Hier ja auf Non-PG, auf dem YouTube-Kanal von Non-PG und natürlich MMA Radio, so heißt die Sendung. Ich hoffe, es hören auch ein paar Podcast-Zuhörer zu, denn ihr werdet es vielleicht bemerkt haben, ich veröffentliche die Hangouts mittlerweile dann auch auf dem Podcast-Feed und man kann sich dann das ganze Gesabbel, das ich heute von mir gebe, später nachhören. Ich habe heute auch, muss ich sagen, die Anfangsphase so ein bisschen zuschauerfreundlicher gestaltet. Sprich, ich habe alles schon vorbereitet, muss nur noch auf Sende-Buttons klicken und dann kann ich mich wirklich auch schon ganz euch widmen. Für Leute, die schon häufiger mal zugeschaut haben, die wissen, dass ich bisweilen immer mal zu Beginn eine Weile mit den Social-Media-Apps zu tun hatte. Jetzt klingelt hier natürlich das Telefon. Das muss ich natürlich noch ausstellen. Das ist natürlich jetzt, also dann reiße ich hier gerade mehr oder weniger das mit dem Arsch ein, was ich mir vorhin aufgebaut habe. Ich hoffe, es läuft bei euch alles genauso gut, wie es hier bei mir den Anschein macht. Normalerweise müsste alles ganz gut laufen. Jetzt gucken wir mal. Ich höre mich natürlich einmal wieder selber an. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Und Mensch, da sind auch schon ein paar Leute im Chat. Da freue ich mich natürlich am meisten drüber. Hallo Buddy. Hallo. Jetzt geht's wieder los. Das und so weiter und so fort. Dann natürlich hallo Buttermann, der sich Zeit nimmt. Und auch hallo Arthur. Das sind bislang meine Begleiter hier im Chat. Ich denke, das wird nachher noch ein bisschen mehr. Hoffe ich zumindest. Sollte es Probleme mit Ton oder mit dem Bild geben, schreibt es mir einfach im Chat, dann kann ich am leichtesten darauf reagieren. Über Facebook und Twitter macht es aktuell keinen Sinn. Nochmal der Hinweis für alle, die hier zum ersten Mal zuschauen von MMA Radio, vielleicht noch nicht allzu viel wissen. Es gibt MMA Radio. Und Twitter @mmaradio.de und ich versuche euch da immer so ein bisschen auf dem ja, aktuellen Stand zu halten, was die UFC angeht. Ich poste jetzt, weiß ich nicht jede News, ja, aber ich gucke, dass ich die Fight Announcements immer mit drin habe, dass ihr wisst, welche Kämpfer wann und wo kämpfen. Ich gucke, dass ich das ein oder andere ja Schmunzeln bei euch erzeugen kann. Da suche ich mir dann immer irgendwelche GIFs oder Videos raus, die ich persönlich dann auch lustig finde und poste die. Ja, und was mache ich sonst noch so? Ja, ich suche mir einfach Sachen raus, die mich interessieren. Und bei denen ich der Meinung bin, dass sie euch auch interessieren könnten. Und so gestalte ich eigentlich den Twitter-Feed. Gleiches gilt für Facebook. Facebook findet ihr uns auch unter @mmaradio.de. Und wie gesagt, ich poste da in der Regel das, was man so wissen muss. Mensch, der Florian hat sich mittlerweile auch eingefunden. Dann, ich glaube, jemand Neues. TAW, also kann man, muss man das als Wort sprechen? Twerker, natürlich, ja, ich bin ja selber einer, wisst ihr ja. So, und für alle, die ja auch schon häufiger mit dabei waren, die wissen auch, was das hier ist. Das ist der berühmte Strohrum, nee, Quatsch, der berühmte Strohschnaps, der bei keiner Countdown-Show fehlen darf. Darf eigentlich nur ersetzt werden durch guten Rum, den habe ich aber nicht, deswegen muss jetzt hier der Strohschnaps her. Schmeckt auch dementsprechend. Außerdem gibt es bei mir ja, regional bedingt ein Bier. Jetzt muss ich mal gucken, ob man mich überhaupt hier sehen kann. Ja, man kann es sehen. Das nennt sich Tannenzäpfle. Das ist das Bier der Schwaben, kann man so sagen. Ich mache das Ganze mal noch ein bisschen runter. Ihr seht übrigens auch gerade, ich sehe mich gerade selber, deswegen bin ich ein bisschen erschrocken. Ich bin noch gezeichnet. Ich war ja im Urlaub, bin gestern wiedergekommen und ich weiß nicht, ich habe so eine Art Jetlag, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin noch völlig im Arsch, aber das kriegen wir heute auf jeden Fall hin. Wie läuft das Ganze jetzt für euch ab? Ihr könnt natürlich immer wieder in den Chat irgendwelche Themen posten. Ich gehe dann darauf ein. Ich hange mich dennoch natürlich so ein bisschen entlang der UFC 202-Card. Ich fange oben mit dem Main Event an und gehe dann immer tiefer und sage dann halt zu Dingen was, die ja ich besprechenswert finde. Ich werde mit Sicherheit nicht zu jedem Kampf was sagen, denn zweifelsohne ist UFC 202 die Diaz-McGregor-Show und nichts anderes. Also da mache ich mir als UFC-Fan nichts vor und ihr braucht es euch auch nicht. Was vielleicht wichtig ist für viele Fans, wie läuft es heute Abend ab? Also verbrieft ist wahrscheinlich nichts hier. Als deutscher UFC-Fan muss man sich auf alles einstellen, was das Angucken von UFC-Events angeht. Aber eigentlich ist Folgendes geplant. Ab 0:30 Uhr gibt es die Early Prelims auf eurem Fight Pass oder mit eurem Fight Pass Abo. Die Prelims beginnen dann um 2. Jetzt muss ich mal selber nachgucken. Ich habe es ja eigentlich heute Mittag gepostet und wirklich aus meiner Sicht wieder mit einer wahnsinnigen Raffinesse, grafischer Raffinesse versehen, indem ich einfach MMA Radio damit reingedrückt habe. Also 0:30 Fight Pass, die Fight Pass Prelims, 2 Uhr die normalen Prelims und ab 4 Uhr sollte dann der Pay-Per-View auf Run Fighting zu bestellen sein. Dutzen, ich nenne sie nur noch Dutzen. Dutzen ist wohl erstmal raus, aber man weiß natürlich nichts Genaues. Also deswegen, ihr müsst immer auf der Hut sein. Es kann jederzeit irgendwie eine Meldung kommen, dass ihr jetzt doch, weiß ich nicht, keine Ahnung, Sky abonnieren müsst, um die UFC zu gucken. Alles ist drin. Als deutscher UFC-Fan muss man wirklich auf jegliche Eventualitäten vorbereitet sein. Es hilft natürlich dann immer auch noch nach Free Streams im Internet zu suchen, dann geht man definitiv auf Nummer sicher. Das mal vorweg. Hier wird im Chat gerade die Diskussion aufgemacht, ob jemand NXT Brooklyn gucken wird. Ich kann euch sagen, ich nicht. Also bei mir ist leider das Wrestling-Fieber immer noch nicht wieder neu entflammt worden. Ich bleibe dem Ganzen erstmal so ein bisschen fern und vielleicht ändert sich das irgendwann. So. UFC 202, jetzt überlege ich, ob ich noch was vorneweg schicken möchte. Eigentlich nicht. Ich habe zwar noch ein Thema, das werde ich aber vielleicht eher gegen später anreißen. Ihr könnt unter Umständen dafür sorgen, dass ich vorher über andere Sachen spreche, indem ihr Sachen in den Chat postet. Jetzt schreibt gerade einer, Dutzen ist super, gar keine Frage. Ist es. Also für Fußballfans ist das ist ein Traum. Also wenn ich die Zeit hätte, würde ich mir definitiv die Premier League Spiele und so weiter angucken. Also für genau das ist es hervorragend. Also gar keine Frage. Aber mir fehlt die Zeit, die Premier League zu verfolgen. Und ich glaube, die bringen auch die spanische Liga. Auch das interessiert mich zwar, aber mir fehlt die Zeit. Also klar, wenn du Fußball magst, dann bist du bei Dutzen gut aufgehoben. Ich habe auch kein Problem damit, wenn auf Dutzen die UFC laufen würde. Mein Problem ist, dass ich mehrere Streaming-Dienste benötige, um einigermaßen vernünftig die UFC verfolgen zu können. Und dann kommt noch oben drauf, dass sich das offensichtlich wöchentlich willkürlich verändert. Also das ist mein Problem im Endeffekt. Und da kriegt natürlich jetzt Dutzen so ein bisschen das Geflame von mir ab, sage ich jetzt mal, zu Unrecht, weil die glaube ich nicht, dass es an Dutzen liegt, dass da irgendwie was schief lief, sondern mich beschleicht das Gefühl, dass die UFC sich das ein bisschen so vorgestellt hat, dass sie auf mehreren Hochzeiten tanzen, zum einen Dutzen beliefern mit irgendwelchen Fox-Content und zum anderen Run Fighting eben dann nochmal mit exklusiverem Content, UFC on Fox und europäischen Events. Und zum einen kann es natürlich sein, dass dann Run Fighting gesagt hat, hey, Moment mal, das kann ja wohl nicht angehen, dass ihr jetzt hier irgendwie plötzlich noch einen zweiten Streaming-Dienst mit ins Boot holt und wir stehen außen vor, da machen wir nicht mit. Und es kann aber auch sein, dass vielleicht Dutzen irgendwie so ein Fox-Paket gekauft hat, ja, das irgendwie neben der NFL noch andere Sachen mit beinhaltete und unter anderem vielleicht die UFC. Und wir müssen uns nichts vormachen, die UFC ist für Dutzen jetzt nicht das mega Verkaufsargument, ja, das ist eher nochmal so, um die Nische zu füllen, aber jetzt nicht unbedingt, um sich ein Standbein in der Sport-Streaming-Welt irgendwie zu schaffen. Also da muss man natürlich dann auch mal auf dem Teppich bleiben und ich denke mal, da gab es dann irgendwelche Verwerfnisse und wir UFC-Fans saßen dann vor einem schwarzen Bildschirm. Und ich hoffe, dass es das nicht nochmal gibt. Also das wäre wirklich fatal, wenn man bei anstehenden Events wieder vergeblich am Sonntagmorgen dann vor seinem Fernseher sitzt und die Schrift lesen muss, dass der Content in unserem Land leider geblockt ist. Das ist sehr, sehr ärgerlich. So, UFC 202. Ich habe ja vor anderthalb Wochen mit André Peschke bereits über dieses Event gesprochen und habe mich da noch so ein klein wenig bedeckt gehalten, was meine Tipps und so weiter angeht. Ich habe damals, glaube ich, auch erzählt, dass so ein richtiger Hype sich bei mir noch nicht einstellt. Warum auch immer. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es ist auch jetzt noch nicht so, dass ich ähnlich wie vor dem McGregor Aldo kam wirklich kaum abwarten konnte, bis es endlich losgeht. Selbst vor dem ersten Nate Diaz gegen McGregor Kampf, das war die Zeit, als ich gar nicht so viel UFC geguckt habe, war meine Euphorie größer. Natürlich hat die Pressekonferenz, die ihr alle mitbekommen haben werdet, dazu beigetragen, dass ich ja jetzt doch ein bisschen mich mehr darauf auf das Event freue, aber irgendwie wirkt das Ganze für mich so, dass man das hinter sich bringen möchte. Ja, also alles fühlt sich gerade blockiert an. Ich habe auch das mit André besprochen. Also die Lightweight Division wartet so ein bisschen darauf, wer als Sieger aus diesem Kampf jetzt hervorgeht. Und unter Umständen, wenn es Nate Diaz ist, könnte er der Herausforderer für Eddie Alvarez werden. Andererseits wartet die Featherweight Division auf ihren Champion. Also das alles blockiert so die ganze UFC und deswegen denke ich mir so, ja, es wäre dann jetzt nicht schlecht, wenn endlich mal dieser Kampf hinter uns liegen würde und man sich dann wieder auf das eigentliche Kerngeschäft, sage ich jetzt mal, konzentrieren kann, nämlich auf einen sportlichen Wettkampf, wo der beste Featherweight-Kämpfer gegen, ich sage jetzt mal, den zweitbesten Featherweight-Kämpfer antritt und wo dann der Lightweight-Titel ja adäquat verteidigt wird von Eddie Alvarez. Darauf freue ich mich einfach. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, das ist eines der größten Events, die wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben. Unter Umständen wird es der meistverkaufte Pay-Per-View für die UFC werden. Es wurde ja jetzt bekannt gegeben, dass UFC 196 sich 1,9 Millionen Mal verkaufte. Das wäre dann die Nummer 1 für die UFC, wenn diese Zahlen stimmen. Und es ist nicht auszuschließen, dass UFC 202 noch erfolgreicher wird. Ein bisschen spricht natürlich dagegen, dass die Karte so ein bisschen, der fehlt die Tiefe einfach. Also das sind solide Kämpfe, die da angeboten werden. Aber so ein Misha Tate-Holly Holm-Kampf, ja, war natürlich auch förderlich für 196. Ja, alle wollten sehen, wie Holly Holm sich schlägt als große Ronda Rousey-Besiegerin. Und Rumble Johnson, ich bin ein großer Fan, ja, ich bin auch ein Fan von Clover Teixeira, den finde ich auch sehr gut, aber ob die zwei im Co-Main-Event ausreichen, um, ja, sag ich mal, jetzt Unentschlossenen dann noch so den letzten Kick zu geben, sich diesen Pay-Per-View zu kaufen, bezweifle ich ein bisschen. Natürlich, ach Mensch, guck mal an, der Pocho ist auch noch da, hallo Pocho. Natürlich ist Diaz McGregor genug, ja, um so ein Pay-Per-View zu verkaufen, aber wie gesagt, im Vorfeld fehlte da irgendwie so diese letzte Spannung. Alles war sehr ruhig im Vorfeld. Also auch die Interviews. Conor McGregor konnte nicht ganz so vom Leder ziehen, wie wir das von ihm gewohnt waren, weil er natürlich als der geschlagene Kämpfer, ja, in diesen Kampf geht. Zum ersten Mal kommt er von der Niederlage und ihm fehlen jetzt so ein bisschen die Sprüche oder die gehen ihm jetzt halt einfach aus. Er kann jetzt nicht mehr so groß rumposaunen, was für ein merkwürdiger Kämpfer Nate Diaz ist, langer, schlaksiger Typ, der eigentlich nichts drauf hat und so. Er wurde halt von diesem langen, schlaksigen, eher mittelmäßigen UFC-Kämpfer aus Sicht von Conor McGregor besiegt. Und diese Würze fehlt dieser ganzen Vorberichterstattung. Nichtsdestotrotz, wenn man sich das von außen mal betrachtet, bietet dieser Pay-Per-View alles, was das UFC-Herz begehrt, muss man sagen. Es ist wirklich ein extrem schwer zu vorhersagender Kampf, ja, weil im ersten Moment sage ich auch, Nate Diaz gewinnt auch diesen Kampf, ja, wird ähnlich laufen wie im ersten Kampf. Unter Umständen wird das Ganze ein bisschen schmutziger. Ich könnte mir vorstellen, dass wir viel Geklinche sehen gegen den Käfig und so. Das kann ich mir vorstellen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Nate Diaz ausgenockt wird von Conor McGregor. Ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass Conor McGregor ausgenockt wird von Nate Diaz. Ich kann mir vorstellen, dass Nate Diaz Conor McGregor submittet. Ich kann mir weniger vorstellen, dass Conor McGregor Nate Diaz submittet. Aber selbst das kann man nicht hundertprozentig ausschließen. Es ist einfach extrem schwierig vorherzusagen, wer diesen Kampf gewinnt. Denn dieser Faktor, der von vielen hervorgebracht wird, dass Conor McGregor im ersten Kampf nach der ersten Runde konditionelle Probleme hatte, dem stimme ich nicht zu. Ich glaube, dass er mentale Probleme hatte im ersten Kampf. Und ich sehe das halt so, er kommt in diesen Kampf rein. Erstmal hat er das Problem, dass er sich vom Gegner her vollkommen umstellen muss. Ja, er kämpft zum ersten Mal mit einem höheren Gewicht. Das ist definitiv ein Unterschied. Also wenn du halt einen harten Weightcut immer hinter dir hast, auf 145 Pfund runtergehst, dann hast du zwar einen Tag zum Wiederhydrieren und du wirst dann auch ein bisschen mehr wiegen, gar keine Frage, aber dein Körper fühlt sich anders an, als wie wenn du keinen Rate Cut hast und ja, grundsätzlich auch mal schwerer in so einen Kampf gehst. Also damit muss er erstmal zurechtkommen. Dann, wie gesagt, damit, dass sich der Gegner kurz vor dem Kampf doch sehr stark verändert hat. Also es ist halt, Nate Diaz ist halt einfach kein Rafael dos Anjos, brauche ich euch nicht zu erzählen. Das ist noch ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Jetzt kann er sich intensiver und genauer auf seinen Gegner vorbereiten. Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Faktor. Viele sagen, ja, man kann in 3 Minuten nicht zum Jiu-Jitsu Black Belt werden. Ja, ist richtig. Aber man sagt halt auch, wenn ein Black Belt einmal richtig getroffen wird, ist er ein Brown Belt. Und wenn er 2-mal richtig getroffen wird, ist er ein Purple Belt. Also das ist so, wie man sich jetzt hindrehen will. Man findet für beide Seiten Argumente, sage ich jetzt mal, die zum einen eben dann gegen Conor sprechen und zum anderen für Conor sprechen. Das Entscheidende ist natürlich die Frage, hat er konditionelle Probleme gehabt im ersten Kampf oder waren es die mentalen Probleme? Ich, wie gesagt, sehe es so, dass er einfach nach der ersten Runde das Gefühl hatte, ich habe hier eine Menge rausgerotzt und so richtig komme ich dem Typen nicht bei. Er hat ja jetzt in den Vorberichterstattungen immer gesagt, es hat immer so 1 oder 2 Schläge haben gefehlt, um ihn K.O. zu schlagen. Aber es kann natürlich sein, dass es immer diese 1 oder 2 Schläge sind, die du einfach hintereinander dir es nur schwer verpassen kannst, sage ich jetzt mal. Also er regeneriert dann wieder. Conor McGregor braucht auch eine längere Regenerierungszeit, weil er dann natürlich immer mehr Kraft versucht, in seine Schläge zu legen, um jetzt den letzten oder den vorletzten Schlag eben zu landen. Und du rennst dann immer so diesem letzten Punch hinterher. Also du suchst den Knockout. Und das ist ja auch immer so ein Thema, das man hört man häufiger, dass man diesen Knockout eben nicht forcieren soll, sondern dass der von alleine kommt, dass du locker bleiben sollst. Und genau das Ding, das spielt für mich in den ersten Kampf mit rein, dass er diese Lockerheit in gewisser Weise verloren hat. Ja, also was dagegen spricht, ist die Pause zwischen der ersten und der zweiten Runde. Als man Conor McGregor auf dem Stuhl sitzen sieht, er wird dann offensichtlich oben auf dem großen Monitor eingeblendet für die Zuschauer und ja, die ganze Arena dreht völlig durch. Man hört nur noch Gejubel und Conor McGregor fängt so an, in die Kamera zu schmunzeln oder sogar zu lachen. Das ist für mich so ein Punkt, da stelle ich mir natürlich die Frage, wie fokussiert war er in diesem Moment? Ja? Oder hat er vielleicht sogar mit dem Kampf eigentlich schon abgeschlossen? Hat er gedacht, ich habe das hier alles im Griff und ja gut, jetzt dauert es halt 2 Runden oder von mir aus 3 Runden, aber Nate Diaz kommt mir mit nichts entgegen, was mich überraschen kann. Ja? Ich habe alles gezeigt, so, ich habe die Sache im Griff, jetzt lege ich noch eine Schippe drauf, schlage ihn K.O. oder von mir aus bringe das Ding über die Zeit und hole mir halt jede Runde. Das kann man, ja, in verschiedenen Richtungen deuten. Und auch das, wie gesagt, ist eben für mich so interessant für diesen zweiten Kampf. Ja. Wie weit sind das jetzt Ausreden von Conor McGregor, dass er zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf seinen Coach gehört hat und so, also in der Rundenpause? Und inwieweit war es einfach nur Unkonzentriertheit, Überheblichkeit oder eben wirklich ein konditionelles Problem? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Conor McGregor das Problem hat, oder ein konditionelles Problem nach einer Runde bekommt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dafür ist die Kondition gerade in den niedrigeren Gewichtsklassen, Featherweight, viel zu entscheidend, um dann wirklich schon nach 5 Minuten so kaputt zu sein, dass du gar nicht mehr an deinem Gameplan festhalten kannst. Und so war es ja auch nicht, wenn man ehrlich ist. Wenn man ehrlich ist, hat Conor McGregor sich in der ersten Runde sogar relativ gut geschlagen, was das Jiu-Jitsu angeht. Das war ja immer so das Problem, das viele im Vorfeld sahen für Conor McGregor, wenn es auf den Boden runtergeht, wie kann er sich gegen Nate Diaz im Jiu-Jitsu behaupten? In der ersten Runde, zum Ende hin, hat er bewiesen, dass er mit Nate Diaz Jiu-Jitsu-technisch, ich sage jetzt mal nicht in der Offensive mithalten kann, aber er kann sich dagegen verteidigen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also wir reden nicht davon, dass Conor McGregor ähnlich gutes Jiu-Jitsu haben muss wie Nate Diaz. Wichtig ist die Defensive von Conor McGregor. Ja? Das ist das Entscheidende. Und ich glaube, dass du in 3 Monaten signifikante Fortschritte machen kannst, was die Defensive angeht. Wir reden jetzt erstmal nur von der Defensive. Ich glaube nicht, dass Conor McGregor in diesen Kampf geht und davon ausgeht, dass er Nate Diaz via Armbar besiegt oder sowas. Das glaube ich nicht. Aber was er verhindern möchte, ist, dass er durch einen blöden Fehler irgendwie dann in eine Submission reingerät, aus der er sich nicht mehr befreien kann. Und ich bin mir relativ sicher, dass Conor McGregor, soweit man das bislang beurteilen kann, denn er hatte noch nicht allzu viele Jiu-Jitsu Duelle in der UFC vorzuweisen. Aber ich bin der Meinung, dass er defensiv nicht irgendwie nur zum Mittelmaß gehört. Ich glaube, dass er defensiv sogar eine sehr, sehr gute Leistung bieten kann. Und das Ende des ersten Kampfes so ein bisschen darüber hinwegtäuscht, wie gut er eigentlich ist. So, wie gesagt, Ende der ersten Runde, wenn ihr heute noch Zeit habt, schaut euch das mal an. Das ist ein sehr, sehr gutes defensives Jiu-Jitsu. Nichtsdestotrotz gibt es auch Probleme in Nate Diaz' defensiven Jiu-Jitsu-Verhalten. Das ist zum Beispiel, wenn Nate Diaz in der Side-Control ist. Da tut sich Conor McGregor sehr, sehr schwer. Es war ja auch ein Punkt, dass Conor gesagt hat, als ich zum ersten Mal unter Nate Diaz lag, ja, und das Gewicht von Nate Diaz gespürt habe, habe ich mich mehr oder weniger erschrocken, wie schwer eigentlich so ein Welterweight ist. Ja, also damit hat er irgendwie nicht gerechnet. Und man sieht das dann auch, dass er in dieser Side-Control-Position eigentlich den Angriffen von Nate Diaz fast komplett ausgeliefert ist. Natürlich hat er sich versucht zu bewegen und aus dieser Situation sich zu befreien. Das ist ihm auch gelungen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn Nate Diaz es gelingt, Conor McGregor in so eine Side-Control zu halten, dann kann er für wirklich mächtig Probleme sorgen. Und darauf müssen wir, glaube ich, heute achten. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, ich denke trotzdem, dass der Kampf sehr, sehr viel im Stehen oder im Clinch bestritten wird und im Stehen dann gegen den Käfig gedrückt wird und sowas. Ich glaube auch, dass er über 5 Runden geht, aber ich werde nachher oder demnächst noch detaillierter darauf eingehen. Aber das ist für mich ein Punkt, den man nicht übersehen darf, der jetzt im Nachhinein immer wieder so wegdiskutiert wird. Conor McGregor scheißt Jiu-Jitsu, tappt total schnell, wo man sich auch fragen muss, ist es sinnvoll, nicht aufzugeben, wenn du merkst, dein Gegner hat dich in einer Position, aus der du dich nicht mehr befreien kannst? Oder macht es mehr Sinn, deinem Körper mehr Schaden zuzufügen? Gut, beim Rear Naked Choke ist es jetzt nicht so, dass er irgendwas abreißen würde, aber das Thema ist halt Armbar. Ja? Also tappst du lieber gleich, wenn du merkst, dein Gegner hat dich im Armbar, oder wartest du, bis er dir den Muskel vom Knochen reißt? Ja? Also das ist auch immer so eine Frage. Im Nachhinein unterstellt man dann einem Kämpfer, der schneller tappt, dass er irgendwie nicht das Herz hätte und nicht so tough wäre. Aber vielleicht ist er einfach nur intelligenter und möchte eine Verletzung aus dem Weg gehen. Und er sieht einfach, okay, ich komme jetzt aus der Situation nicht raus. Zurück zu der Geschichte mit Conor McGregor. Wie gesagt, ich fand die erste Runde, ich denke mal, da bin ich nicht alleine, hat er sehr, sehr gut bestritten. Auch Jiu-Jitsu-technisch sehr, sehr gut. In der zweiten Runde hat er ein paar Fehler gemacht und hat sich dann einen Schlag eingefangen von Nate Diaz. Und dann kam, glaube ich, schon so dieses Gefühl durch, oh shit, ich kann nicht so richtig was entgegensetzen. Ja, mir fehlt jetzt hier so irgendwie die Antwort auf das, was mir aktuell Nate Diaz entgegenwirft. Ja, er fängt dann halt an mit seinem Stockton Slap, der natürlich jetzt auch super aufgebauscht wird. Es ist, um das auch vorwegzunehmen, es ist nicht einfach nur eine Demütigung, so eine Ohrfeige. Eine Ohrfeige direkt wirklich dann aufs Ohr kann definitiv dafür sorgen, dass du, wenn du sie im richtigen Moment kassierst, erstmal so ein bisschen verspult bist und vielleicht, weiß ich nicht, jetzt einen anderen Treffer kassierst, und wenn es nur ein Jab ist. Und da sind wir bei dem Punkt, den ich auch vorbringen möchte. Ich mache das jetzt hier gerade so alles im Freeflow, deswegen achtet nicht darauf, ob ich jetzt bei Nate oder nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt nicht nur bei Conor bleibe, sondern hin und her springe, aber ich einfach das, was mir so in den Kopf kommt. Conor McGregor ist halt, Nate Diaz ist der Meister der 1-2-Kombination, sag ich mal. Jab und dann eben der Schlag, der für Damage sorgen soll, also einfach für Verletzungen sorgen soll, ihn ausnocken soll. Meister. Und genau so ein Stockton Slap, nicht, dass der jetzt ausschlaggebend dafür war, dass Nate Diaz den Kampf gewonnen hat, aber das ist das, was ich meine. Du kriegst so einen Schlag aufs Ohr, bist mal kurz verspult, kriegst eben diese 1-2-Kombination und die fuckt dich mal so richtig ab. Denn Nate Diaz hat einfach ein sehr, sehr gutes Boxing. Da brauchen wir nicht drüber reden, das wisst du selber. Und wie gesagt, diese 1-2-Kombination ist mit das Beste aus meiner Sicht, was man in der UFC sehen kann. Es wirkt manchmal irgendwie so ein bisschen nachlässig, wie Nate Diaz oder auch Nick Diaz kämpft, aber wirklich diese crispe 1-2-Kombination, Die ist richtig übel. Und wenn Conor McGregor sich ein paar von dieser Kombinationen einfängt, wird er definitiv heute auch Probleme bekommen. Also auch darauf muss er achten. Ja? Er kann natürlich schon so ein bisschen seinen flashy Shit zeigen, seinen Spinning-Sachen und so. Das geht im richtigen Moment. Und er hat natürlich auch die athletischen Möglichkeiten, damit wirklich Schaden anzurichten. Ja, das ist nicht einfach nur so ein Poser, sondern er ist extrem schnell, was diverse Spinning-Manöver angeht. und kann da definitiv, wie gesagt, für Schaden bei Nate Diaz sorgen. Aber er muss immer auf der Hut sein, zum einen vor den One-Two-Kombinationen und auch so ein bisschen vor den Clinches. Aber ich glaube, an den Clinches, da sind wir wieder bei dem Thema, werden beide Camps stark gearbeitet haben. Also das sieht man nämlich auch im ersten Kampf, dass diese Clinches, die finden relativ häufig statt für Conor McGregor-Verhältnisse in diesem ersten Kampf, wirken aber nicht so, dass ein Kämpfer sich da wirklich stark durchsetzen kann, sage ich jetzt mal. Und da sind Möglichkeiten für Nate Diaz, für Conor McGregor, Nate Diaz so ein bisschen in die Defensive zu jagen, sage ich jetzt mal. Was auch noch ein Punkt ist, Conor McGregor, das hat mich gewundert im ersten Kampf, hat kaum Legkicks rausgehauen. Das ist definitiv einer der absoluten Schwachstellen für zumindest mal für Nate. Für Nick mache ich nochmal ein kleines Fragezeichen dahinter, aber für Nate ist es definitiv eine Schwachstelle. Er checkt die Legkicks nicht und umso häufiger du mit deinem Legkick triffst, umso mehr zwingst du deinen Gegner zum einen in die Defensive, zum anderen sorgst du dafür, dass er nicht mehr ganz so balanciert vor dir steht und dass er sich halt auch wieder über mehrere Angriffsmöglichkeiten Gedanken machen muss. Also auch da ist noch Möglichkeit für Verbesserung für Conor McGregor. Er kann diese Legkicks definitiv treten. Also die hat er auch schon gezeigt und er hat da auch eine gute Technik. Also auch darauf könnte er sich noch so ein bisschen mehr fokussieren, um eben Schwachstellen, die er vielleicht eben in diesem klassischen Boxing hat, auszugleichen. Ja, also ich glaube, und Fares Zahabi, den ich ja sehr schätze, hat das auch gesagt, wenn Conor McGregor 110% gibt, nicht nur natürlich heute Nacht, sondern das komplette Camp, und sich fokussiert auf seinen Gegner, sich nicht ablenken lässt, was alles um ihn herum passiert und einfach diese Verbesserungen, die er noch machen kann, wenn er daran gearbeitet hat, dann hat er eine gute Chance, Nate Diaz zu besiegen. Ja, aber jetzt sind wir bei dem, was ich glaube. Ich glaube eben nicht, dass es ihm gelingen wird, denn ich glaube, es ist schwierig, wenn du ein gewisses Level erreicht hast, dich noch so gut vorzubereiten auf den Kampf, wie das vielleicht vor anderthalb, zwei Jahren der Fall war. Ein gutes Beispiel aus meiner Sicht ist im Vorfeld zum ersten angesetzten Aldo-Kampf, als dann Chad Mendes eingesprungen ist. Auch da hat Conor McGregor sein Camp ja in Las Vegas abgehalten und hat seine ganzen Jungs rübergebracht, hat sich sehr akribisch auf diesen Kampf vorbereitet. Er war der Jäger, er wollte den Titel gewinnen, darum ging es ihm. Er wusste, es war zu dem Zeitpunkt einer der größten UFC-Pay-Per-Views ever und er hatte, wie gesagt, dieses Ziel vor Augen. Und ich glaube, dass er auch vom Status innerhalb seines Camps relativ geerdet war. Er war einer der Kämpfer von SBG. Schon der Star, gar keine Frage, aber er war noch nicht so oben drüber, sage ich jetzt mal. Wenn ich mir jetzt die ganzen Sparring-Sessions von Conor McGregor angucke, das kann mich täuschen, aber ich bin der Meinung, dass man erkennt, dass die Kämpfer, gegen die er dann spart, nicht immer voll durchziehen. Ich sag das jetzt einfach mal so, das ist einfach mein Gefühl. Wenn ich die Jungs zugucke, auch Conor McGregor zieht zurück, ist klar, es ist Sparring, du musst ja den Gegner nicht halb tot schlagen, aber trotzdem, es gibt dann auch in diversen Submission-Positionen oder eben im Jiu-Jitsu-Bereich, wenn man da manche Sachen sieht auf dem MacLife, Situationen, wo ich mir so denke, ja gut, aber hier hätte er jetzt seinen Gegner zum Beispiel, weiß nicht, auf den Rear Naked Choke gehen können, oder es gab auch mal so eine Geschichte, da hätte man einen Darth Choke ansetzen können, ich weiß jetzt nicht genau, es gab das vorletzte Video, was er gepostet hat, das vorletzte Jiu-Jitsu-Video, wo ich mir so gedacht habe, okay, er spart hier gegen sehr, sehr gute Jiu-Jitsu-Kämpfer, wenn mir das auffällt, dann wissen die das schon 20 Mal und schon 5 Züge vorher, dass man da eigentlich zum Beispiel einen Darth Choke ansetzen kann. Und das ist dann immer so der Moment, wo ich mir denke, okay, vielleicht, ja, genießt du natürlich als sehr guter Jiu-Jitsu-Kämpfer, auch so ein bisschen das McGregor-Flair. Du kriegst eine gute Kohle, dass du mit McGregor sparst und wahrscheinlich sogar mehr Geld, als wenn du eben ganz normal kämpfst. Gerade die Jiu-Jitsu-Kämpfer werden jetzt nicht so viel Kohle verdienen. Und vielleicht ist es dann einfach auch ganz schön, mit McGregor zusammen zu fighten. Und wenn du natürlich derjenige bist, der McGregor jedes Mal submittet oder sogar mal verletzt, dann bist du natürlich ruckzuck wieder draußen aus dem Camp. Das berücksichtige ich jetzt hier im Vorfeld zu diesem Kampf auch, dass man das einfach nicht unterschätzen darf, dass Conor McGregors Sparring-Partner vielleicht nicht 100% geben, weil ihnen das Leben im McGregor-Camp auch gefällt. Also ich ich würde mich nicht wundern. Wenn du natürlich dann in so einem Camp bist wie ATT, wo viele Top-Level UFC-Fighter, MMA-Fighter am Start sind, ist das nochmal anders. Ja, also da forderst du dich im Endeffekt ja fast jedes Mal auf dem höchsten Level heraus. Und das ist bei SBG ja nicht der Fall. Also er holt zwar Sparring-Partner heran, aber die meisten kennen wir nicht. Ja, und es hat natürlich einen Grund, dass wir die im MMA-Bereich nicht kennen, weil sie halt einfach entweder da nicht antreten und ihm fehlt dann praktisch die Erfahrung, oder sie sind halt einfach nicht diese großen Nummern, die man kennen würde als UFC-MMA-Fan. Und ja, wie gesagt, ich denke mal, wenn du da von diesem Nektar kostest, den dir da Conor McGregor anbietet, dann möchtest du auch weiter daran nuckeln, denn es ist natürlich ein schönes Leben als Teammitglied von Conor McGregor. Also das ziehe ich auch noch so ein bisschen mit in Betracht, wenn ich jetzt gleich mein finales Fazit für diesen Kampf abgeben muss. Was auch noch berücksichtigt werden muss, ist, dass Nate Diaz wahrscheinlich so viel Medienarbeit leisten musste wie noch nie zuvor. Er hat gesagt, er findet das eigentlich ganz cool. Er macht es zwar lieber nach seinem Kampf, weil er dann halt einfach ein bisschen befreiter ist. Andererseits, ich meine, es ist halt Nate Diaz. Und wenn man seine Sparring-Videos anguckt, erkennt man, dass Nate Diaz immer so ein, der hat so ein natürliches Movement. Das ist, der wirkt einfach wirklich wie so ein Jäger, wie so ein richtiger Kämpfer halt. Also das wirkt nicht wie antrainiert, sondern das wirkt wie, als ob es in seinem Gen ist, wenn er sich bewegt. Also ich könnte wahrscheinlich anfangen, wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, anfangen mit 3 Jahren zu trainieren, könnte das 30 Jahre durchziehen und könnte mich nicht bewegen wie Nate Diaz in diversen Situationen. Und das ist einfach für mich herausragend, wenn ich Nate Diaz so sehe. Und diese Lockerheit und dieses Natürliche, das verlierst du nicht nur, weil du irgendwie bei Conan O'Brien auf der Couch sitzt oder so. Dennoch immer interessant zu sehen, wenn ein Kämpfer, der noch nie so viel Aufmerksamkeit erzeugt hat im Medienbereich, wenn der plötzlich in dieses Haifischbecken reingeworfen wird, mit so vielen anderen Dingen konfrontiert wird und sich trotzdem noch auf den mitwichtigsten Kampf in seiner Karriere, behaupte ich jetzt mal, fokussieren muss. Er kriegt eine gute Börse, vielleicht macht ihn das so ein bisschen frei, dass er denkt, okay, wenn ich verliere, scheiß drauf, ich habe so viel Geld verdient, ich muss nicht nochmal kämpfen und ich kann auch danach mit meinem Namen weiterhin Geld verdienen. Also das könnte natürlich auch noch eine Rolle spielen, dass er da so ein bisschen eine Lockerheit hat und das Ganze nicht ganz so verbissen sehen muss, wie vielleicht vor dem ersten Kampf, wo er natürlich gesagt hat, ich muss jetzt hier Conor McGregor besiegen, um einfach diesen nächsten Schritt zu gehen. Wir alle wussten, dass Nate Diaz eine coole Sau ist, aber er hat halt nie so diesen nächsten Schritt geschafft, wirklich ein richtiger Superstar zu werden. So. Das wird interessant sein, wie er, wie gesagt, mit dieser Medienarbeit dann umgeht. So, jetzt habe ich so alle Faktoren, die mir spontan eingefallen sind, mal in den Pott geworfen, rühre das jetzt um und dann kommt für mich halt eben heraus, dass Nate Diaz das Ding gewinnt, via Decision, würde ich sagen. Ich vermute, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, dass es viele Clinche geben wird. Ich denke, dass es auch eben so diesen kräftezehrenden Käfigkampf geben wird, der viel an der Käfigwand eben ausgetragen wird. Und vermute, dass Nate Diaz mit seinen extrem guten 1-2-Kombinationen dafür sorgen wird, dass Conor McGregor einfach im Laufe der Zeit mental und konditionell abbauen wird. Das vermute ich. Also ich glaube nicht, dass es in der ersten oder zweiten Runde passieren wird, aber ich denke mal so, ab der spätestens vierten Runde werden wir merken, dass Nate Diaz sich leichter tut mit diesen Championship-Rounds. Nicht, weil er ja schon so viele fünfrundige Fights bestritten hat, sondern ja, weil er da einfach eine gewisse Lockerheit hat, die ich gerade eben ja schon angesprochen habe, die ihm dann helfen wird. Und dann ist natürlich auch noch das Ding, wenn McGregor merkt, mir fehlt die Kraft und er geht auf den Takedown, muss er natürlich immer damit rechnen, dass er am Boden Nate Diaz Jiu-Jitsu verteidigen muss. Und das ist auch kräftezehrend. Wie gesagt, ich behaupte nicht, dass Conor McGregor diesen Kampf automatisch gewinnt, sobald der Kampf auf den Boden geht, aber ich behaupte, dass es natürlich sehr kräftezehrend ist, sich ständig zu verteidigen. Und wenn du so eine gewisse Natürlichkeit in deinem Bewegungsablauf hast, viele Jiu-Jitsu-Stunden auf deinem Buckel hast, sind Dinge fließender und es wirkt nicht so anstrengend, immer zu reagieren. Du agierst und kannst dadurch mit diversen Bewegungen natürlich dann immer auch mal wieder für dich Pausen schaffen. Denn so viel besser ist Nate Diaz auf jeden Fall, dass er einfach Positionen am Boden einnehmen kann. Er kann ein bisschen regenerieren, aber Conor McGregor muss immer auf der Hut sein und immer angespannt sein und immer damit rechnen, dass jetzt eine Gegenattacke kommt oder eben ein aktiver Submission-Versuch. Deshalb glaube ich, dass Conor McGregor in den letzten Runden, ich sag mal nach 3,5 Runden anfängt, einfach konditionell abzubauen, und Nate Diaz wird sich dann die Runden holen. Entscheidend wird natürlich sein, wie kommt Conor McGregor in der ersten Runde zurecht. Vielleicht gelingt ihm irgendwas Spektakuläres und er kann Nate ausknocken, aber es wird schwer. Nate Diaz auszunocken ist schwer, und ich bin gespannt, ob ihm das gelingt. Man kann es nicht ausschließen, aber Nate Diaz ist tough, schwer auszunocken. Wenn ich Conor McGregor wäre, würde ich zu Beginn, glaube ich, einige Legkicks erstmal raushauen und immer mal wieder, ja, eben seine extrem akkuraten Schläge platzieren. Also das ist ja wirklich, Conor McGregor ist ja wirklich einer der akkuratesten Schläger in der UFC. Schläger klingt jetzt so ein bisschen dramatisch, Striker klingt besser. Aber wenn man Conor McGregor beobachtet, wo seine abgefeuerten Fäuste landen, hast du das Gefühl, dass du irgendwie da, weiß ich nicht, so einen kleinen Punkt, ich weiß nicht, einen Konfettikorn irgendwo hinkleben könntest, und er würde es exakt treffen. Also er ist enorm akkurat, enorm exakt, was sein Boxing angeht. Und wenn ihm das gelingt, gepaart mit Legkicks, der ein oder andere Spinning Shit, wie die Diaz-Brüder sagen würden, dann ist auch ein vorzeitiges Ende drin, gar keine Frage. Aber ich sage, 5 Runden, Nate Diaz gewinnt das Ding via Decision. Jetzt kommt hier gerade noch was rein, lese ich mal. Was meinst du, was eine Niederlage von Conor für Auswirkungen haben könnte? Fragt Sebastian. Hallo Sebastian erstmal. Seine ganze Aura, sein Trash-Talk etc. basiert ja auf seine Siege und seinen exakten Vorhersagen seiner Kämpfe. Ja, also ich habe ja darüber auch mit dem André Peschke gesprochen. Ich behaupte, dass Conor McGregor, er sagt zwar, dass er diesen Kampf im Welterweight deswegen ansetzen lassen wollte, weil er gleiche Voraussetzungen schaffen wollte wie vor UFC 196. Ich bin der Meinung, dass er sich ja jetzt schon so ein bisschen eine Ausrede parat gelegt hat, dass er im Falle einer Niederlage sagen kann, ja, es sind zwei Gewichtsklassen höher gewesen, das ist der klar schwerere Mann, dann hat er ja auch immer jetzt im Vorfeld schon erzählt, nee, Diaz würde mit 200 Pfund rumlaufen und würde einen Weight Cut vor dem Kampf jetzt eben durchführen müssen und hätte praktisch noch extra Masse auftreten, um noch schwerer zu sein. Also er versucht sich ja schon so im Vorfeld schon so zu positionieren, dass er im Falle einer Niederlage immer wieder sagen kann, ja Leute, also das ist ja nicht meine Gewichtsklasse, eigentlich bin ich Featherweight-Champion und unter Umständen trete ich mal im Lightweight an und bleib mal ruhig. Deswegen, das wird durchschaut werden, glaube ich, denn sobald er so eine Äußerung bringen würde, ja, im Falle einer Niederlage würden das viele direkt ansprechen und sagen, ja, gut, hat dich jetzt auch nicht unbedingt einer gezwungen, den Kampf im Welterweight zu veranstalten, sondern es war deine Entscheidung. Seine Aura wird er vielleicht nicht verlieren. Er ist aktuell der größte Star. Und das ist nicht nur dem geschuldet, dass er sehr, sehr erfolgreich war, sondern es ist halt einfach auch, wie er sich verkauft. Und ähnlich wie man das zum Beispiel bei Michael Bisping sieht, der jeden Kampf gut verkaufen kann, ähnlich wie man das von Jay Sonnen kannte, der jeden Kampf gehypt hat, und es gibt da auch diverse andere Kämpfer, die einfach im Vorfeld zu einem Kampf durch ein nachweislich und auch durch ja, offensichtliches Schmierentheater versuchen, den Kampf zu hypen, die halten sich irgendwie immer. Ja, also das wird auch ein Conor McGregor schaffen. Und ganz ehrlich, selbst wenn er diesen Kampf verliert, wollen nicht alle das Rematch zwischen McGregor und Aldo sehen. Also er hat ja so oder so einen Kampf, den jeder sehen möchte. Denn ich kenne niemanden, der jetzt sagt, nee, also Aldo McGregor möchte ich jetzt nicht nochmal sehen. Gerade wenn er jetzt gegen Nate Diaz nochmal verliert, genau dann wird es ja noch interessanter. Also wir haben jetzt gesehen, dass Aldo nicht alt geworden ist, nicht irgendwie schlechter geworden ist. Das hat man ja gesehen im Kampf gegen Frankie Edgar. Man hat es gesehen. Und gerade unter diesen Voraussetzungen bin ich der Meinung, würde es mich noch mehr interessieren, jetzt nochmal einen angeschlagenen Conor McGregor, ja, der 2 Niederlagen unter Umständen gegen Nate Diaz erleiden musste, gegen einen frisch motivierten, aber immer noch unter Strom stehenden Jose Aldo zu sehen. Also er hat diesen wichtigen Kampf schon wieder vor sich. Eddie Alvarez hat schon die Hand gehoben, hat gesagt, Mensch, ich würde auch mal gerne so einen großartigen Kampf gegen Conor McGregor bestreiten. Also wir müssen uns da, glaube ich, keine Sorgen machen. Es wird natürlich dann irgendwann, wird es natürlich zum Problem. Klar, wenn er jetzt dann gegen Aldo verlieren würde, dann muss er sich auch wieder hinten anstellen. Aber Conor McGregor ist so ein extrovertierter Typ und so sprachgewandt, dass der immer für Aufsehen sorgen wird. Deswegen, es wird, natürlich wird es ihm schaden, es wird auch der UFC in den Pay-Per-View-Verkaufen, erstmal so Verkäufen erstmal so ein bisschen schaden. Aber ich denke, dass das jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, so einen Absturz geben würde wie von Anthony Pettis zum Beispiel, ja, der wirklich von absoluten Megastar in der UFC ja fast in Vergessenheit gerät. Also das droht einem Conor McGregor, behaupte ich jetzt mal, nicht. Also Arthur fragt, was denkst du, wenn Conor den Kampf gewinnt und er seinen Titel verteidigt? Denkst du, dann kämpft er direkt gegen Alvarez? Ja, es ist eine gute Frage, weil wir gehen jetzt mal davon aus, er gewinnt heute gegen Nate, verteidigt dann den Titel gegen Jose Aldo. In der Zwischenzeit wird Eddie Alvarez ja auch seinen Titel verteidigen müssen und das wäre dann, behaupte ich jetzt mal, gegen Khabib Nurmagomedov. Und ich glaube, das wird ein Problem für Eddie Alvarez. Also da würde ich sagen, dass dann eher Nurmagomedov, sollte er gesund bleiben, den Titel von Eddie Alvarez gewinnt. Und dann ist es halt die Frage, ob die UFC Eddie Alvarez gegen Nurmagomedov gegen Conor McGregor machen würde. Ich denke, man könnte das gut verkaufen, weil Nurmagomedov ist ja auch jemand, der immer wieder einen guten Spruch auf den Lippen hat und mit seinem Akzent und so immer wieder ein Schmunzler gut ist und seine Social-Media-Arbeiten sind auch herausragend. Also man könnte da, denke ich mal, auch was kreieren. Wäre natürlich wahnsinnig interessant, einen so guten Grappler wie Nurmagomedov gegen Conor McGregor zu sehen. Das ist auch was, auf das wir eigentlich immer warten. Ja, so ein Mega-Wrestler gegen Conor McGregor. Aber andererseits hat man gesehen, dass Chad Mendes auch den Kampf nicht beenden konnte gegen Conor McGregor, obwohl er ja am Boden Vorteile hatte. Also ich kann mir vorstellen, dass Conor McGregor aufgrund des harten Weightcuts früher oder später in der Lightweight Division landet. Also was heißt, ich kann mir vorstellen, da bin ich mir relativ sicher, dass das der Fall ist. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er sagt, ich schaffe das Gewicht nicht mehr, Featherweight, und ich verteidige den Titel nicht. Also man kann ihn ja nicht zwingen. Er müsste den Titel dann abgeben. Dass er das nicht im Vorfeld zum Nate Diaz-Kampf macht, ist auch klar. Denn er kann mit dem Gürtel rumlaufen und der dient dann letzten Endes zu Promotion-Zwecken. Ja, also wenn er jetzt im Vorfeld gesagt hätte, Featherweight ist für mich nicht mehr drin, muss er den Titel abgeben und dann hast du einen normalen Main-Event und so einen Gürtel. Das ist irgendwie immer wichtig. Also gerade für Leute, die sich jetzt vielleicht nicht so ausgiebig mit der UFC beschäftigen, um einschätzen zu können, wer ist jetzt gut, wer ist nicht so gut, wer ist verdient Champion, wer ist eher nicht verdient Champion, wer ist ein peinlicher Champion. Grüße an Chris Weidman, der ja gesagt hat, Michael Bisping ist irgendwie als Champion seiner Division peinlich. Ja, also auf was ich hinaus will, sollte er sich schon entschieden haben, nicht mehr im Featherweight anzutreten, wird er das erst jetzt im Nachhinein bekannt geben, weil, wie gesagt, der Titel auch nochmal zu den Zwecken dient, den Kampf und das ganze Event zu promoten, gar keine Frage. Deswegen, ich behaupte jetzt mal, ich nehme mal Alvarez raus, aber ich behaupte, sollte Conor McGregor heute gewinnen gegen Nate Diaz, wird er spätestens 2017 um den Lightweight-Titel kämpfen. Behaupte ich jetzt mal so. Ja, Sebastian hat es auch gerade geschrieben. Die Frage ist natürlich, ob Alvarez noch Champion ist. Dazu habe ich ja gerade was gesagt. Arthur schreibt jetzt noch, ich glaube, die UFC will für UFC 205 Diaz gegen Alvarez haben, da sie vielleicht Khabib gegen Barbosa bei UFC 204 bringen. Aber Nate hat gesagt, dass er nicht gegen No-Name-Champs kämpfen wird. Also, ja, da mache ich immer noch ein Fragezeichen dahinter. Also, ich kann mir vorstellen, dass Nate hat vor allem gesagt, dass es nicht um die Titel geht, sondern um die Kohle, die du als Kämpfer bekommst. Und da sind wir beim Knackpunkt. Wenn Nate genügend Kohle bekommt für einen Kampf gegen Eddie Alvarez, wird er den bestreiten. Die Frage ist nur, ob die UFC da ein gewisses Potenzial sieht, ja, also auch für sich, für die Company, ein finanzielles Potenzial, Nate Diaz gegen Eddie Alvarez zu arrangieren. Gibt es da vielleicht Kämpfe, die vielversprechender sind von der Kohle her. Ja? Nate Diaz gegen GSP oder Nick Diaz gegen GSP. Aber ich meine, es ist ja nicht abwegig, dass Nate Diaz gegen GSP kämpft, denn GSP hat sich ja angeboten gegen, im Moment mal, der hat sich angeboten gegen Michael Bisping. Da bringe ich jetzt ein bisschen was durcheinander. Gut, aber selbst einen Kampf gegen GSP würde ich nicht vollständig ausschließen, weil Nate Diaz eben auch ins Welterweight hochgehen kann, auch wenn er eigentlich ein Lightweight ist, aber wenn es ihm wirklich nur ums Geld geht, dann kann ihm auch die Gewichtsklasse erstmal egal sein. Also gute, dass die UFC jetzt wartet oder bislang gewartet hat, um für Eddie Alvarez den nächsten oder ersten Herausforderer bekannt zu geben, weil man Nate Diaz gegen McGregor abwarten möchte und darauf dann reagieren möchte. Also ich kann mir natürlich vorstellen, sollte Diaz den Kampf gewinnen gegen McGregor, machen sie den Kampf gegen Alvarez oder wollen sie den Kampf machen. Wenn das dann für Nate Diaz lukrativ ist, wird er zuschlagen. Aber ich glaube nicht, dass er sich nur von dem Titelkampf irgendwie blenden lässt. Also da muss schon die Kohle stimmen, das macht er immer wieder deutlich. Und das ist einer der wenigen Kämpfer, den ich das auch abnehme. Dass der wirklich sagt, ich scheiße auf den Titel, hab's auch die Kohle stimmt. Denke ich schon, dass es bei Nate Diaz der Fall sein könnte. Sebastian schreibt, im Idealfall für die UFC, Conor gewinnt gegen Nate, Conor verteidigt gegen Aldo, Diaz gewinnt gegen Alvarez und dann Conor Diaz 3 um den Lightweight-Titel. Klingt per se erstmal natürlich verlockend, aber man muss natürlich auch noch ein Fragezeichen dahinter machen, weil man aktuell nicht so richtig weiß, wie das Verhältnis zwischen Conor und Dana White so ist. Also ich habe immer das Gefühl, dass Dana White sich manchmal denkt, Alter, wir haben uns hier ein Monster erschaffen. Ja? Er ist letzten Endes ein Stück weit abhängig von Conor McGregor, ja? Weil Conor McGregor einfach den Unterschied ausmacht zu allen anderen Kämpfern, die sonst noch in der UFC sind. Ausnahme Ronda Rousey, aber da wissen wir jetzt noch nicht, ob die zurückkommt oder nicht. Aber ich glaube, dass ein Conor McGregor-Kampf immer in sich extrem gut verkaufender Pay-Per-View sein wird. Immer. Egal, gegen wen du Conor McGregor in der nächsten Zeit stellst, der Pay-Per-View wird immer sehr, sehr gute Verkaufszahlen abliefern. Ähnlich wie eben mit Ronda Rousey. Da war die Gegnerin wurscht. Die Pay-Per-Views haben abgeliefert. Entscheidend war nur, dass Ronda im Main-Event oder im Co-Main-Event stand. Und so ist es auch mit Conor McGregor aus meiner Sicht. Und hier ist jetzt die Frage, möchte Dana White Conor McGregor weiterhin diese Machtposition geben? Ja? Und er weiß natürlich auch, wenn Conor jetzt gewinnt, dann wird Conor weiterhin Ansprüche stellen. Jetzt gibt es dann vielleicht den Kampf gegen Jose Aldo, den gewinnt er auch. Dann steigt ja praktisch sein Stern immer höher. Und wenn es dann auch wirklich nochmal diesen letzten dritten Kampf geben soll zwischen Nate Diaz um den unter Umständen dann Lightweight-Titel, den einer der beiden tragen würde, das würde Dana White, glaube ich, irgendwie ein bisschen schmerzen, habe ich so das Gefühl, weil er immer mehr die Kontrolle verliert. Klar, er hat vor 200 gesagt, okay, wenn Conor ja nicht mitspielt, dann kämpft er halt nicht. Aber wir haben ja alle gesehen, die Card war jetzt irgendwie, das war zwar UFC 200 und das war auch cool und so, aber es fehlte was. Brock Lesnar, okay, war okay, dass sie den zurückgebracht haben, hat nochmal so ein bisschen was, ja, im Vorfeld irgendwie bei mir ausgelöst, aber nichts, egal was sie da geplant haben, konnte Nate Diaz oder Conor McGregor gegen Nate Diaz 2 toppen. Es ging einfach nicht. Und selbst Conor McGregor gegen Frankie Edgar hätte für mich mehr Flair gehabt als der eigentlich geplante Main Event zwischen John Jones und DC. Und ich glaube, dass es vielen so geht. Und das zeigt natürlich auch UFC 196 mit den hohen Pay-Per-View-Verkaufszahlen und wird auch UFC 202 zeigen. Gut möglich, dass beide Pay-Per-Views 200 übertreffen. Also 96 hat es eh geschafft, 196, und bei 202 könnte ich mir das auch vorstellen. Also Sebastian schreibt es gerade nochmal, ich habe es vorhin auch schon angesprochen, 196 mit 1,9 Millionen verkauften Pay-Per-Views, der erfolgreichste Pay-Per-View in der UFC-Geschichte, und es ist schwer, im Vorfeld da Vorhersagen zu treffen für 202, aber ich denke mal, die Pressekonferenz, überhaupt diese Conor McGregor-Show, auch die Nate Diaz-Show, man möchte einfach dabei sein, man möchte sehen, was heute Nacht passiert, und der Rest der Card ist erstmal unwichtig. Deswegen behaupte ich mal, dass die Verkaufszahlen jetzt für 202 auch so bei 1,5 aufwärts liegen werden. Bin ich mal gespannt. Arthur schreibt, gehen wir davon aus, dass Connor verliert heute und er verteidigt seinen Titel nicht. Was dann? Ja, also wenn Conor McGregor heute Nacht verliert und dann gegen Jose Aldo verliert, dann wird er, denke ich mal, sowieso ins Lightweight gehen, wird da erstmal gegen ja, solide Kämpfer kämpfen. Ich glaube schon, dass die UFC versuchen wird, jetzt ihn nicht unbedingt gegen den stärksten Lightweight-Wrestler zu stellen. Er wird dann vielleicht nochmal gegen Dustin Poirier kämpfen. Ein Kampf, der immer wieder in den Raum geworfen wird. Ich glaube nicht, dass er in der Featherweight-Division bleiben würde. Deswegen sage ich das mit der Lightweight-Division. Und dann würde man versuchen, Conor McGregor in der Lightweight-Division aufzubauen. Das denke ich mal. Also das würde nicht lange dauern. Der braucht im Endeffekt ein, vielleicht höchstens zwei Siege, um direkt ein Titelkandidat zu sein. Denn machen wir uns nichts vor, die Lightweight-Division ist hervorragend besetzt, gar keine Frage. Aber nicht einer hat das Charisma eines Conor McGregors. Und das verkauft halt einfach die Pay-Per-Views. Und wenn es ihm gelänge, einen Top 5, vielleicht reicht sogar Top 10 Lightweight zu besiegen. Und es gibt davor vielleicht auch wieder irgendwie so eine große Quartalspressekonferenz und er kann schon sich so ein verbales Duell mit dem amtierenden Lightweight-Champion liefern. Dann hat Conor McGregor auch sofort wieder einen Titelkampf in der Lightweight-Division. Das ist das Jay Sonnen-Phänomen. Einfach die Fresse aufmachen im richtigen Moment und du wirst auch immer Leute finden, die dann für deine Pay-Per-Views Geld bezahlen und letzten Endes ist genau das, was die UFC möchte, Pay-Per-Views verkaufen. Die UFC möchte nicht, den besten aller Kämpfer Woche für Woche küren, sondern sie möchten Pay-Per-Views verkaufen. Da geht's halt ums Geld, gar keine Frage. Bastian schreibt, ich stimme dir zu, Ricky, man kann bei den Pressekonferenzen mittlerweile sehr deutlich sehen, wie Conor immer wieder Spitzen gegen Dana bringt und ihn herausfordert, beziehungsweise wenig respektiert. Ja, und das ist definitiv ein Punkt. Also es gibt viele Promoter, die können das wegwischen. Ja, Scott Coker oder so. Ich glaube nicht, dass er sich von so einem Kämpfer irgendwie da in die Parade fahren lassen würde. Der würde halt denken, okay, mach deine Show, fuck it, ich bin hier der Boss. Und ich weiß das, alle anderen wissen das und gut ist. Aber ich glaube, dass Dana White sich davon persönlich angegriffen fühlt. Und diese Reaktion nach der Pressekonferenz vor 202, als man ihm so im Off hört, wie er sagt, ja, nee, wir brechen das hier ab, und der Gesichtsausdruck, schon als die Pressekonferenz losging und als er sie dann beendet hat, das wirkte für mich wirklich so wie so ein richtig angefressener, stinksaurer, im Mark erschütterter, würde ich fast schon sagen, Promoter, der die Kontrolle über, ja, das klingt jetzt ein bisschen, aber der in dem Moment die Kontrolle über seine Company verloren hat, weil alles dreht sich nur um Conor McGregor. Also Conor McGregor erscheint nicht zur Pressekonferenz, die ersten Fragen sind nur, wo ist Conor, was ist mit Conor, was blüht Conor, was für Strafen gibt es für Conor, etc. pp. Es geht immer nur um Conor. Und Dana White steht dann immer so mehr oder weniger da, wie derjenige, der die Allüren seines Stars dann erklären muss und so. Und das kotzt den an. Er ist derjenige, der sagt, was abgeht. Und am Anfang war das ganz cool. Hat er sich wahrscheinlich gedacht, dass Conor so eine Welle macht und seine Sprüche mit wir, ja, die Fertidas, Dana White und ich, wir führen die UFC. Da hat Dana White drüber gelacht. Und jetzt merkt er auf einmal, der meint es ernst. Der zieht das hier durch. Der behauptet überall, es liegt an mir, dass die UFC für 4 Milliarden Dollar verkauft wurde. Und der Typ meint das genau so. Und Dana White ist eben derjenige, der jahrelang diese Company promotet hat und einfach dafür gesorgt hat, dass sie im Wert steigt. Und jetzt kommt da so ein aufstrebender Star an, der anderthalb Jahre in diesem Business ist, ja, in diesem Big Business ist, jetzt nicht irgendwelche lokalen Events. Und der macht jetzt hier einen dicken. Das kotzt Dana White an. Das kotzt den an. Aber da schwöre ich Stein und Bein drauf. Arthur schreibt, Gilbert Melendez gegen Conor McGregor wäre perfekt. Mit Sicherheit könnte das interessant sein aufgrund der Diaz-Camp-Problematik. Aber wenn ich Dana White wäre, ich würde ihm Gilbert Melendez nur dann vorsetzen, wenn ich ihn bestrafen will. Weil es ist ein unangenehmer Gegner für Conor. Ich glaube, es gibt für Conor McGregor, jetzt muss ich mir mal die Division hier aufrufen, was es da für Möglichkeiten gibt. Besiegbarere Lightweight-Kämpfer, die du ihm dann eher vorsetzen kannst. Sollte jetzt der Stream ein bisschen ruckelig sein, nicht verzagen, das ist immer, wenn ich eine Seite öffne, der Fall. Also du hättest da einen Edson Barboza als Möglichkeit. Ist ein taffer Hund, gar keine Frage, aber du musst so ein Kaliber natürlich dann schon irgendwie bieten. Pettis wäre interessant, aber der ist jetzt in die Featherweight Division gegangen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ein Anthony Pettis auch gerne wieder in die Lightweight Division geht, um gegen Conor McGregor zu kämpfen. Das ist einfach ein sicherer Payday. Aber so vom Bauchgefühl wäre Dustin Poirier wirklich interessant, weil Dustin Poirier kämpft aktuell so gut wie eigentlich noch nie. Es gibt die Story mit Conor McGregor so ein bisschen, ja, und man trifft sich wieder in der Lightweight Division. Poirier hat ja ähnliche Rückschlüsse gezogen. Als er in der Featherweight Division gegen Conor verloren hat, hat er für sich beschlossen, das ist nichts mehr für mich, der Weightcut ist zu hart, ich gehe ins Lightweight, das könnte man mit einbeziehen. Und, was natürlich auch interessant sein wird, wie geht's weiter mit so einem Kämpfer wie Will Brooks und Aya Quinta, aufstrebende junge Kämpfer, die könnten auch noch interessant werden, aber auch ein Will Brooks ist tough für Conor McGregor, aber machbar. Aber ich denke mal, Cerrone mit Sicherheit auch noch interessanter Kandidat für Conor McGregor, natürlich auch. Das sind alles schwere Gegner, aber ich meine, du kannst nicht gegen, ich weiß nicht, gegen was haben wir denn hier ganz unten, gegen Rashid Magomedov kämpfen und danach den Champion herausfordern. Das ist dann zu wenig Competition, behaupte ich jetzt einfach mal. Sebastian schreibt, hab mal gelesen, dass Conor seine Verhandlungen in der Regel mit Lorenzo geführt hat und zu Dana nie die besten Verhältnisse hatte. Sieht echt alles sehr nach Machtkampf aus zwischen den beiden. Also das mit diesen besten Verhältnissen zwischen Dana und Conor, das ist schwer von außen zu sagen. Man hat halt gesehen, dass als der Stern von Conor McGregor aufging, so nach dem UFC FS1-Debüt, als er ja auf der Boston-Card war, und dann in der Zeit, als er sich verletzt hat, das Kreuzband gerissen hat, da hat man schon gesehen, dass irgendwie ein Faible für den Typen hatte. Es ist aber so, dass bei harten Verhandlungen meistens Lorenzo Fertitta federführend war. Zum einen, weil er natürlich auch der Chef vom Ganzen ist. Und zum anderen, weil er das ruhigere Gemüt hat. Also bestes Beispiel ist da vielleicht die Geschichte mit New York, als man versucht hat, MMA in New York zu legalisieren. Da war es halt so, dass vor 3-4 Jahren Dana White da irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann im Kongress war oder in irgendeinem Bürogebäude auflief und da alle zusammengefaltet hat, die da ein Stimmrecht hatten und beschimpft hat in bester Dana White-Manier. Und das war natürlich eher kontraproduktiv, um MMA in New York zu legalisieren. Und ab 2012 hat dann eigentlich nur noch Lorenzo Fertitta und Mark Redner die Verhandlungen geführt und oder die Bemühungen wie soll man sagen, also sie haben praktisch versucht, die Leute auf ihre Seite zu ziehen, mit ihrer ruhigen, sehr besonnenen, sehr sympathischen Art. So hat man dann versucht, Leute für den Sport zu gewinnen, dass sie eben dafür abstimmen, dass man MMA in New York legalisiert. Und Dana ist halt einfach eher der Typ, der sagt, fick dich, ich habe keinen Bock auf seine Scheiße und dann verpiss dich, du bist gefeuert. Also das ist ein impulsiver Mensch. Ja. Dana White ist ein sehr impulsiver Mensch. Ich erwähne es, glaube ich, in jeder Folge, mein Ronda Rousey-Buch, das ich jetzt übrigens im dritten Mal gelesen habe im Urlaub, weil es sind so viele Kleinigkeiten dabei, die ich immer wieder interessant finde, hat von einem Vorfall erzählt im Vorfeld zu ihrer Ultimate Fighter Staffel. War es so, dass sie mitbekommen hat, dass sie pro Woche von der UFC $1,500 für Ultimate Fighter gezahlt bekommt. Ja, das Ganze geht 6 Wochen, ist also sehr wenig Geld, das sind knapp $10,000. Und sie hat es halt so ein bisschen in Frage gestellt, ob die Männer auch nur so wenig bekommen würden. Hat ihrem Manager das gesagt, hat so gesagt, ey, weißt du, ob die Männer auch nur so wenig bekommen? Und der Manager hat daraufhin Dana White angerufen und hat gesagt, wenn Ronda keine 20.000 bekommt pro Woche, macht sie das Ding nicht. Und Dana White ist dann kein Typ, der da lange rumzappelt, sondern der ruft dann direkt an bei Ronda Rousey und hat die zusammengefaltet. Was das soll, was sie sich herausnimmt, solche Gagen zu fördern, sie ist raus, ihm ist das egal, er hat dann so irgendwie, er hat nicht gesagt, sie ist raus, sondern er meinte so, eigentlich sollte ich dich nur für die Frage feuern. Also er gibt dann schon richtig Stoff und das war zu einem Zeitpunkt, als Ronda Rousey sehr groß war, aber noch nicht das Maximum erreicht hat, also noch nicht auf dem Level war, wie, sag ich mal, nach dem Batch-Kohea-Kampf oder so. Das war eben noch vor dem Misha-Tate-Kampf, das war nach ihrem ersten Kampf gegen Liz Camouche. Also ihr Stern ging auf, gar keine Frage. Es war abzusehen, dass sie ein großer Star werden kann für die UFC, aber es war immer noch genügend Zeit für die UFC, sie so ein bisschen zu maßregeln. Und wie gesagt, Dana White ist impulsiv und für solche Spielchen ist es, glaube ich, auch genau der Richtige, dass er dann mal auf den Tisch haut und sagt, so geht's nicht, ja, alle kriegen $1,500 die Woche, so war das immer abgemacht, jetzt brauchst du ja nicht irgendwie als großer Star auftreten, nur weil du mit so einem verschrumpelten Sylvester Stallone irgendwie Expendables 344 drehst oder so. Ich glaube, darum geht's dann Dana White. Aber ja, zum Thema Verhandlungen, wenn ich Conor McGregor wäre, oder Conor wird ja nicht selber verhandeln, ich denke auch, dass der einen Manager und einen Anwalt hat, die das tun, würde ich mich auch lieber mit Lorenzo Fertitta auseinandersetzen als mit Dana White, wenn ich die Wahl hätte. Gut, ihr könnt weiterhin Themen und Fragen natürlich in den Chat posten. Bevor ich jetzt zum Co-Main-Event komme, ich weiß nicht, ob der Pocho noch da ist. Wenn der Pocho noch da ist, hi Pocho. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass wir bei Non-PG ja aktuell, ja, ich weiß nicht, ob es eine Pause ist bei Fair Eggs für Elva oder mal wieder ein Ende, keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen, aber ich und Pocho, der Esel nennt sie immer zuerst, haben uns vorgenommen, nächste Woche, ja, irgendwann mal so eine Art Sonderheft aufzunehmen, allerdings nicht im Rahmen von Fair Eggs für Elva, sondern ich und Pocho werden uns hinsetzen und eine Ricky-Folge aufnehmen und einfach so ein bisschen über das reden, was wir uns, denke ich, mehr erhoffen von der neuen Bundesliga-Saison und natürlich auch von der Champions League und so. Also, wir werden versuchen, nächste Woche so eine Art Sonderheft aufzunehmen und das wird dann unter dem Ricky-Banner veröffentlicht und ich hoffe, dass ich mit Pocho im Laufe der Saison häufiger einfach mal so ein bisschen über Fußball quatschen kann und so vielleicht nicht 4 Ecken 2 Elfer mit neuen Folgen bediene, aber ja, zumindest sollte jemand daran Interesse haben, könnt ihr dann unsere Meinung zum aktuellen Geschehen der Bundesliga, der zweiten Liga und natürlich zu unseren jeweiligen Clubs hören. Das ist ja vielleicht dann doch mal für den einen anderen interessant zu wissen, dass das nicht ganz beendet wurde, das Thema Fußball im Non-PG-Universum, nenne ich es jetzt einfach mal. So, Co-Main-Event. Ich habe schon gesagt, Anthony Johnson, Glover Teixeira, ich finde beide gut. Ich finde diesen Kampf auch mega interessant. Wenn man so in der Lightweight-Division rumgeguckt hat, ich meine, jetzt liegt sie natürlich absolut brach, aber sag ich mal, vor 1,5, 2 Jahren war das ein Kampf, der mich auch immer wieder angemacht hat, den ich immer wieder herbeigesehnt habe, muss ich fast schon sagen, weil eben Glover Teixeira ein sehr, sehr guter Boxer ist, gutes Ground Game hat, gutes Jiu-Jitsu hat und diese Kombination oder das Paket, das Glover Teixeira bietet, das wollte ich immer mal gegen Anthony Johnson sehen und jetzt haben wir Gott sei Dank den Kampf und ich finde, wie gesagt, die Voraussetzungen sind natürlich hervorragend, weil der Gewinner wird um den Titel kämpfen. Also es ist das die fast höchste Stufe, die du sozusagen erreichen kannst. Es steht alles auf dem Spiel für Glover Teixeira, aber auch für Rumble Johnson. Denn wenn er diesen Kampf verliert, wird es für ihn auch erstmal schwer, in den nächsten Monaten irgendwie einen Titelkampf zu bekommen. In der Division ist es mit Sicherheit leichter als zum Beispiel in der Lightweight Division, aber ihr wisst, was ich meine. Stylistisch sehe ich natürlich die Vorteile bei Rumble, gar keine Frage. Da, wo Rumble hinschlägt, da wächst kein Gras mehr, das wisst ihr. Die Frage ist, was passiert, wenn er Glover Teixeira nicht gleich K.O. schlägt? Ich weiß, es wird immer darüber spekuliert, dass Rumble dann so ein bisschen konditionelle Probleme bekommt. Da mache ich ein Fragezeichen dahinter, denn er hat in anderen Kämpfen, auch in der UFC, bewiesen, dass er sehr wohl über 3 Runden gehen kann. Bestes Beispiel ist hier der Kampf gegen, das muss ich mir kurz aufrufen, weil mir der Name nicht einfällt, der Kampf gegen Phil Davis, über 3 Runden, totale Dominanz. Also da habe ich zu keinem Zeitpunkt gesehen, dass Rumble Johnson konditionelle Probleme hat. Gegen Orlovsky hat er bei WSOF über 3 Runden gekämpft. Also er kann das, gar keine Frage. Und er hat dazu noch die Power, jemanden in der ersten, zweiten und bestimmt auch in der dritten Runde auszunocken. Und nochmal ein wichtiger Faktor. Natürlich sah er konditionell gegen Daniel Cormier nicht allzu gut aus. Allerdings kämpfst du da auch gegen einen der besten Wrestler, hast zuvor alles, was du hast, in deine Schläge gelegt, hast den Typen sogar getroffen, aber eben nicht K.O. geschlagen. Und da sind wir auch wieder bei diesem mentalen Problem. Dazu dann Daniel Cormier, der dich am Boden so kontrollieren kann, dass du einfach keinen Ausweg mehr hast. Sobald er dich mit einem Takedown zu Boden gegrabbelt hat oder geworfen hat, hast du unten am Boden keine Chance mehr gegen ihn. Und das sind andere Voraussetzungen wie jetzt gegen einen Glover Teixeira. Aber Teixeira hat ein gutes Boxen, wie gesagt. Hat auch Power, wisst ihr. Also es ist jetzt nicht so, dass Rumble sich nicht in Acht nehmen muss, ja, wenn er da versucht, seine Totschläge rauszuhauen. Und wie gesagt, wenn es zum Boden ginge, dann glaube ich, dass Glover Teixeira einen Jiu-Jitsu-Vorteil hat. Zudem kommt, dass Glover Teixeira auch sehr erfahren ist und ich könnte mir vorstellen, dass er den Upset schaffen kann, dass er einfach so ein bisschen Rumble die Luft nimmt, ja, also lass den erstmal so ein bisschen auspowern und Rumble Johnson kann von mir aus also seine Haymaker raushauen und eine gute Kombination. Der hat ja nicht nur, es sind ja nicht nur die Schläge, die du bei Rumble Johnson beachten musst, es sind ja auch die Kicks, das ist alles absolut auf Weltmeisterniveau, gar keine Frage. Aber ein Glover Teixeira ist, glaube ich, da in der Lage, das auszusitzen, ja, nicht die Schläge zu kassieren, sondern mit Pendelbewegungen und so eben durch sein Boxing. Boxen ist ja nicht nur der Schlag, sondern man kann sogar sagen, dass Boxen mehr die Defensive ist. Also ein Boxer, der eine schlechte Defensive hat, wird immer Probleme haben, Kämpfe zu gewinnen. Also die Offensive ist zwar wichtig, aber die Defensive ist fast noch wichtiger. Und deswegen glaube ich, dass das, ich meine, da geht es jetzt gerade im Chat ab, jetzt muss ich mal kurz unterbrechen, was ist jetzt hier los? Polter spielt gerade Counter-Strike, keine Post-Fight, was habe ich hier? Keine Post-Fight-Press-Conference. Guck gerade bei Ariel Helwanis Twitter. Hast du dir die ersten Punkte der Punk-Doku? Das ist was anderes. Wird wohl keine Post-Press-Conference geben. Okay, das schlägt jetzt hier gerade auf, dass es heute nach dem oder morgen früh nach dem Kampf keine Post-Fight-Press-Conference gibt. Ja, das gab's. Wo gab's das zuletzt? Bei irgendeiner Sonntagskarte gab es das auch mal. Es gibt trotzdem Interviews, also sowas da, und zwar Backstage. Es kann halt sein, dass die UFC damit ein neues Problem aus dem Weg gehen möchte und nicht da irgendwie nochmal in so ein Fiasko rennen möchte, wie bei der Pressekonferenz vor UFC 202. Ist jetzt reine Spekulation. Aber zurück zu diesem Kampf. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, Glover Teixeira kann sich so ein bisschen über eine gewisse Zeit mit seinen guten Boxing-Skills retten, in Anführungsstrichen, und bleibt halt weiter immer gefährlich, kann selber Punches raushauen, die zu einem K.O. führen können, und er könnte sich dann daran wagen, ja, sogar in der zweiten oder dritten Runde Rumble Johnson via Takedown zu Boden zu befördern. Das könnte eine Möglichkeit sein, dass er das versucht, ihn zu Boden, dann gegen später zu befördern und dann eben mit einem Submission-Griff irgendwie den Kampf vorzeitig beenden. Das sind aber wirklich extreme Spekulationen jetzt von mir. Ich gehe davon aus, dass Rumble diesen Kampf gewinnt. Ich gehe davon aus, dass er ihn entweder K.O. schlägt oder via Decision gewinnt. Aber Glover Teixeira ist nicht zu unterschätzen und nicht, dass es jemand tun würde, aber ich habe irgendwie so ein Gefühl. Ich kann es nicht anders sagen. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass Glover Teixeira in der Lage ist, heute für eine verhältnismäßig große Überraschung zu sorgen. Also ich gucke nachher noch mal kurz bei BWin, ob man irgendwas tippen sollte heute. Aber das wäre so ein Punkt, wenn der eine sehr gute Quote hat, eine sehr gute Außenseiterquote, da wäre ich, glaube ich, gewillt, einen Zehner auf Glover Teixeira zu setzen. Rick Story gegen Donald Cerrone. Auf Cerrone freut man sich auch immer. Und es ist so merkwürdig. Donald Cerrone wirkt so tiefenentspannt immer und so locker und so cool drauf, dass man immer denkt, ey, der ist ja überhaupt nicht fokussiert. Aber er braucht ja diesen mentalen Status, um locker kämpfen zu können. Wenn er zu sehr verbissen ist, hat er ja gesagt im Vorfeld zu seinem Nate Diaz-Kampf, war viel zu verbissen, viel zu wütend auf Nate Diaz, dass er einfach nicht frei kämpfen konnte. Und er braucht diese Lockerheit und dann kann er gut kämpfen. Aber wie gesagt, wenn man ihn so im Vorfeld immer bei diesen Presseevents sieht, denkt man so, Alter, du musst doch ein bisschen Anspannung, musst du doch haben. Das ist ja nicht einfach nur alles nur Spaß, aber für so einen Donald Cerrone ist es alles nur Spaß. Nichtsdestotrotz hat er hier jetzt mit Rick Story echt eine schwere Aufgabe vor sich. Patrick Cote ist aus meiner Sicht vergleichbar gewesen als Gegner, also Rick Story und Patrick Cote, beide enorm tough, schwer zu finishen, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn es einer aktuell schafft, dann ist es Donald Cerrone, denn die einzige Blöße, die er sich gegeben hat, war der Kampf gegen Dos Anjos und vielleicht Benson Henderson, da hätte man, denke ich mal, Argumente finden können, dass Benson diesen Kampf gewinnt, aber ansonsten läuft es einfach für Donald Cerrone. Und er hat seinen Weg gefunden, Kämpfe zu bestreiten und erfolgreich zu bestreiten, muss man dazu sagen. Und hat eigentlich immer eine Antwort auf das, was seine Gegner ihn so ja um die Ohren hauen, möchte ich jetzt mal sagen. Jetzt gucke ich mal gerade, wie sich das so in den letzten Jahren von den Gegnern her bei Donald Cerrone entwickelt hat. Also gerade nach dem Nate Diaz-Kampf, da haben wir die Niederlage gegen Diaz, das war Ende 2011 auf der UFC 141 Card, danach Jeremy Stephens besiegt, Melvin Gerard, der berühmte Kampf, ausgeschaltet, Anthony Pettis, da hat er verloren, das war dann wieder der alte Cerrone, KJ Nunes besiegt, den ersten Kampf gegen Dos Anjos hat er ja auch verloren, so, und dann kam der Switch, Evan Dunham, Adriano Martins, Edson Barboza, Jim Miller, Eddie Alvarez, Miles Jury, Benson Henderson, John McDessie, alle besiegt, dann hat er den Titelkampf bekommen. Auf was ich hinaus will ist, er hat schon eine extreme Vielfalt in seinen Gegnern hier. Evan Dunham ist so ein guter Striker, gutes Wrestling, gutes Grappling. Adriano Martins ist dann eher so, ich sag mal, ein bisschen flashier gewesen, gutes Jiu-Jitsu, aber auch gute Kicks. Barboza braucht man nicht drüber reden, extrem gute Kicks. Jim Miller, ganz sehr, sehr starker Jiu-Jitsu-Kämpfer, sehr, sehr gutes Wrestling. Eddie Alvarez, Total Package, würde ich mal sagen. Also er hat eine sehr große Vielfalt an Gegner vor die Fäuste bekommen. Also man kann nicht sagen, dass er für seine entspannte Art irgendwie den richtigen Gegner braucht, sondern er geht da immer mit derselben Lockerheit rein und reagiert dann darauf, was der Gegner ihn um die Ohren wirft, ja. Und der Vorteil für Cerrone ist natürlich, er muss nicht irgendwie via Knockout oder so gewinnen, sondern er hat auch extrem gute Jiu-Jitsu-Skills und kann fast jeden Gegner auch via Submission finishen. Und nach dem Patrick Cote-Sieg muss ich sagen, finde ich ihn wirklich in dieser Welterweight-Division auch hochinteressant. Also, wenn es ihm jetzt gelingt, auch Rick Story zu finishen, zu besiegen, aber zu finishen wäre natürlich dann noch die Kirsche auf der Sahne. Dann hat er für mich schon mehr als nur eine Legitimität in dieser Welterweight Division, sondern kann auch wirklich Ansprüche in Sachen Titel stellen. Natürlich jetzt nicht unbedingt noch vor Stephen Thompson, ja, aber warum dann nicht ein Kampf gegen Gastelum oder gegen Condit sollte, obwohl, eigentlich wäre es mir egal, aber Condit gegen Cerrone, das würde ich schon ziemlich cool finden, wenn ich mir das jetzt hier gerade so angucke. Ja, also schwer vorherzusagen, dieser Kampf für mich, weil Rick Story ist immer jemand, bei dem rechnest du damit, dass er den Kampf verliert unter Umständen gegen seinen Gegner und er überrascht dich immer wieder mit seinen unglaublich guten Skills. Ich glaube, der ist einfach aufgrund seiner Mentalität wird er immer sehr unterschätzt. Also so richtig hat man den nie auf dem Zettel, aber er hat jetzt zwei richtig gute Siege eingefahren gegen Nelson und gegen Seferdin, dazwischen eine lange Verletzungspause gehabt und auch hier sollte es Rick Story gelingen, jetzt so einen Donald Cerrone zu besiegen. Ja, das wäre halt auch eine Ansage für ihn. Da würde er auch direkt eine Rolle in Sachen, vielleicht nicht gleich um Titelkampf spielen, aber zumindest so ein Top-5-Kandidat werden. Also das denke ich schon. Hochinteressanter Kampf. Ich gehe davon aus, dass Cerrone diesen Kampf... Ich glaube, ich würde eher auf Rick Story tippen, wenn ich mir das so überlege. Ich glaube, dass Rick Story Donald Cerrone sehr frustrieren kann. Aber auch wieder ein sehr, sehr interessanter Kampf, auf den ich mich freue. Jetzt kommen so ein paar Dinger, die interessieren mich ehrlich gesagt nicht. Hui Gui Lim, das Schlossgespenst gegen Mike Perry. Gut, der Mike Perry ist halt echt so ein Affe. Ich weiß nicht, ob ihr die Wayans gesehen habt. Wenn nicht, guckt euch das mal an, dann wisst ihr, was ich meine. Tim Means gegen Saba Homasi. Den kenne ich nicht. Saba Homasi. Sah cool aus mit seinem Bart und diesem orientalischen Look. Erster UFC-Kampf, okay. Bei Titan gekämpft, ja gut, aber das sind beides Kämpfe, die diese Main-Card, diese Pay-Per-View-Card eröffnen für die ich jetzt kein Geld unbedingt bezahlen wollen würde, aber weil ich halt ein großer UFC-Fan bin, freue ich mich natürlich einfach auf das Event an sich. Dann natürlich interessant in oder für die Bantamweight Division Cody Garbrandt oder wie man ihn ja hier bei mir im Hause nennt, den, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ach, das müsste ich jetzt wissen. Klöckner, genau. Harald Klöckner nennt meine Frau ihn, denn ich habe hier irgend so ein Interview gesehen mit dem Typen und dann kommt meine Frau rein und sagt, sag mal, ist das Harald Klöckner? Und zuerst dachte ich, die verarschen mich, aber wenn, ihr müsst mal drauf achten, jetzt mit diesem Bart, mit dieser exakten Linie hier so und auch mit den Augenbrauen, mit den sehr dicken, hat schon ein bisschen was von Harald Klöckner. Aber Cody Garbrandt macht sich oder schickt sich an, irgendwie im Bantamweight-Titelkampf zu bekommen. Ja, das ist ja sein großes Ziel. Ich habe irgendwie so meine Zweifel daran, dass die UFC ihn jetzt direkt nach einem möglichen Sieg gegen Takeya Mitsugaki gegen Dominic Cruz stellt, weil aus meiner Sicht Dillashaw und auch Brian Caraway vor Garbrandt zu sehen sind. Garbrandt würde für mich dann Sinn machen gegen ein Sandsau, wenn er nicht schon einen anderen Kampf jetzt irgendwie in den letzten 5 Tagen bekommen hat, das weiß ich gar nicht. Oder wenn man es richtig machen will, macht man Dillashaw gegen Cruz und Caraway wird ja mal irgendwann wieder fit sein und stellt dann Caraway gegen Garbrandt, sollte er Mitsugaki besiegen. Er wirkt natürlich sehr von sich überzeugt, der gute Cody Garbrandt. Ich kann sagen, ja, seine Leistungen haben mich beeindruckt, aber ich bin immer noch nicht 100% überzeugt von Cody Garbrandt. An was das liegt, kann ich nicht so richtig sagen. Vielleicht auch so ein bisschen an der Gegnerauswahl. Ich glaube, oder ich meine, klar, der Thomas Almeida-Sieg, der war beeindruckend, aber ich kann Thomas Almeida noch nicht einschätzen oder so gut einschätzen, dass ich jetzt diesen Kampf richtig werten kann. Ja, also ich weiß nicht, ob Thomas Almeida einfach zu schwache Gegner bislang vor die Fäuste bekam und gegen Brad Pickett zum Beispiel Glück hatte, ja, dass er einfach noch dieses Knie landet und sich so mehr oder weniger den Kampf noch geholt hat. Die Gegner, die davor auf Cody Garbrandt getroffen sind, die waren alle für mich nicht auf dem Level, dass ich jetzt sagen würde, Cody Garbrandt ist das nächste große Ding in der Bantamweight Division. Er ist vielversprechend, ja, und so ein Sieg gegen Takeya Mitsugaki würde erstmal definitiv den nächsten Schritt bedeuten, aber für mich reicht das noch nicht, sein komplettes Resümee reicht für mich noch nicht, um ihn jetzt gegen Dominic Cruz zu stellen. Und ich behaupte einfach auch mal, dass Garbrandt, im Falle er einen Titelkampf jetzt direkt bekommen würde, gegen Dominic Cruz nicht allzu große Chancen hat. Ja. Man weiß es immer nicht. Es kann natürlich sein, dass Dominic Cruz diesen Kampf abgibt an Cody Garbrandt und dann hat die UFC alles richtig gemacht. Er hat einen neuen großen Star erschaffen sozusagen und einen verletzungsanfälligen etwas älteren Kämpfer in der Hinterhand als ja den Jäger und so, das würde natürlich schon interessant sein. Und dann mit TJ Dillashaw auch noch, die sich ja dann auch schon so ein verbales Duell geliefert haben, Dillashaw und Garbrandt. Klar, aber das ist mir zu viel Spekulation. Ich bin der Meinung, Garbrandt gegen, sollte er gewinnen, gegen Brian Caraway macht am meisten Sinn und dann eben Cruz gegen Dillashaw 2. Das ist für mich eigentlich der Weg, den man gehen sollte. Pennington gegen Elizabeth Phillips wirkt im ersten Moment erstmal nicht sonderlich wichtig. Ich bin der Meinung, dass Raquel Pennington deutlich besser ist als ihr Kampfrekord bislang, 7-5. Das klingt jetzt erstmal ja nicht ganz so berauschend, sage ich mal. Aber wenn man ehrlich ist, hat sie Jessica Andrade besiegt, hat sie Betsy Cohea besiegt und Holly Holm am Rande einer Niederlage gehabt, beziehungsweise war ja jetzt nicht klar unterlegen, aber ich meine damit, dass die Decision auch sehr gut in ihre Richtung hätte ausschlagen können. Und ich glaube, sie macht immer noch Fortschritte in ihrer Art zu kämpfen. Sie ist sehr, sehr tough, das hat sie bewiesen bei Tough. Und Raquel Pennington bleibt für mich eine Kämpferin, die man auf dem Zettel haben muss. Natürlich, dafür muss man so eine Gegnerin wie Elizabeth Phillips besiegen, gar keine Frage. Das wird auch nicht einfach, denn ja, für die gute Elizabeth Phillips ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Kampf nach einem Jahr Pause und nach auch einem oder bislang eher noch nicht allzu guten Run in der UFC. Sie ist da 1-2 in der UFC, hat aktuell einen Rekord von 5-3. Also sie sollte nicht verlieren, um nicht vielleicht ihren Platz in der UFC zu verlieren. Von daher ja, dieser Kampf, ich habe Bock darauf. Es ist ein Frauenkampf, die sind sowieso immer unterhaltsam. Raquel Pennington ist für mich weiterhin eine Kämpferin, die ich auf dem Zettel habe für die Zukunft. Von daher, Must-See-Fight. Artem Lobov gegen Chris Avila, das ist ja so mehr oder weniger der Eröffnungskampf für die Team McGregor gegen Team Diaz-Festspiele. Und Artem Lobov steht eigentlich immer für einen sehr, sehr unterhaltsamen Kampfstil. Wenn ihr die Ultimate Fighter Staffel gesehen habt, in der er für Team Europa angetreten ist, mit Coach Conor McGregor, dann wisst ihr, was ich meine. Ja, macht einfach Spaß, Artem Lobov beim Kämpfen zuzugucken. Und von Chris Avila hört man eigentlich auch nur Gutes. Ich habe noch nicht allzu viel von ihm gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber ich freue mich auf diesen Kampf. Es gibt eigentlich kaum was Besseres für die Prelims als ja einfach schon so ein bisschen so ein Teaser auf das, was uns dann im Main Event erwartet. Ob man den jetzt braucht, sei mal dahingestellt. Ronda Marcos gegen Courtney Casey. Ja, gut, das ist so ein Filler-Kampf, sage ich jetzt mal. Ja, also brauche ich nicht unbedingt, um mich jetzt hier auf diese Fight Night noch richtig einzustellen, auf diese Pay-Per-View-Geschichte. Aber gut, wenn es mit dabei ist, Randall Marcos hat wenigstens schön gemachte Titten, kann man ja mal sagen. Neil Magny trifft auf Lawrence Larkin. Der Kampf wäre interessanter, wenn Neil Magny jetzt nicht nach diesem Kampf ohne Vertrag da stünde. Denn das ist der Fall. Neil Magny wird heute Nacht seinen letzten Kampf bestreiten, also mit seinem aktuellen UFC-Vertrag. Danach ist er erstmal vertragslos, möchte dann ähnlich wie Rory McDonald mal so das Fahrwasser checken, hat im Vorfeld schon gesagt, dass er unzufrieden ist mit der Art und Weise, wie die UFC ihn pusht, ist nachvollziehbar. Er hat eine sehr lange Winning-Streak gehabt, hat eigentlich jeden Kampf angenommen, den er angeboten bekommen hat. Das Damien Maia-Ding ist da ein gutes Beispiel, als er dann auch Tribut zollen musste. Und das ist auch seine einzige Niederlage in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kämpfen. Also das ist natürlich echt beeindruckend. Die letzten 11 Kämpfe, nur eine Niederlage gegen Damien Maia. Also das ist schon ein Kämpfer, da muss man sich fragen, wie es eigentlich sein kann, dass er nicht einen größeren Stellenwert in der UFC hat. Natürlich, er sieht ein bisschen dämlich aus. Ich kann es nicht anders sagen, es ist einfach so. Er sieht ein bisschen dämlich aus mit seiner Frisur und hat auch so ein albernes Gesicht und ist jetzt auch nicht so ein extrovertierter, charismatischer Typ wie Conor McGregor. Aber es gibt ja auch andere Beispiele, die auch diese Fähigkeiten nicht mitbringen und dennoch ein gewisses Star-Potenzial erreicht haben. Stipe Miocic zum Beispiel ist ja für mich jetzt ja, auch nicht der Entertainer vorm Herrn, aber nichtsdestotrotz hat er es geschafft, einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erlangen. Natürlich ist es in der Heavyweight-Division auch einfacher, dann in das Title-Picture zu rücken, weil die Competition so ein bisschen ja, spärlicher gesät ist. Nichtsdestotrotz, mit so einem Rekord, ja, 11-1 in der UFC, da musst du lange, oder in den letzten 11 Kämpfen nur einen verloren, da musst du lange für suchen. Also das ist schon herausragend. Und ich glaube, dass die UFC auch keinen Bock hat, so einen Kämpfer wie Neil Magny zu verlieren. Ich bin mal gespannt, was sie dann raushauen werden. Wenn natürlich jetzt Lawrence Larkin Magny besiegt, dann hat Magny sich verpokert, aber er wird bei Bellator oder ja, irgendeiner zweitrangigen Organisation seinen Platz finden, wird dann auch kohletechnisch, denke ich mal, ganz okay da aus der Geschichte rauskommen. Also, ja, es ist jetzt, das muss man auch mal ehrlich sagen, in so einem Moment, es ist jetzt nicht so, dass wir alle in heulen würden, wenn Neil Magny plötzlich weg wäre. So, jetzt geht's hier mal im Chat noch weiter, jetzt gucken wir mal, was es hier noch so für Quoten gibt. Ich gehe gleich nochmal, Quoten sage ich schon, hier für Nachrichten gibt. Der Döp ist da, Mitch, den kenne ich doch von Twitter. That's fucking illegal. Dana White Voice. Lobov, seine letzte Chance in der UFC. Ich sehe es, ich würde dir zustimmen, aber nachdem man jetzt bekannt gegeben hat, dass es dieses Jahr noch ein Dublin-Event gibt, würde ich sagen, selbst bei einer Niederlage würde man vielleicht Lobov dann noch mit nach Dublin nehmen und dann im Falle einer weiteren Niederlage sagen und tschüss. So, jetzt gucken wir mal bei B-Win. Denn das finde ich auch mal ganz interessant, im Vorfeld zur Fight Night oder in dem Fall zu einem Pay-Per-View zu gucken, ob es irgendwie Sinn macht, Geld zu setzen. Bislang ich bin ehrlich, habe ich noch nicht allzu viel Geld gewonnen mit Kampfwetten, weil ich meistens irgendwie 5 Kämpfe nehme, auf die ich dann wette. Und das ist natürlich sehr schwierig, da irgendwie zu Geld zu kommen, sage ich jetzt mal. Also, schauen wir uns das Ganze mal an. Was ist das jetzt hier? 100 Euro Joker-Wette. Ja, da gebe ich gerade einen Fakt drauf. Ich möchte natürlich wissen, wie macht man denn jetzt hier den Main-Event? Conor McGregor. Nee, Diaz fast ausgeglichen. 1.75, Conor McGregor 2.05. Das ist ein Kampf, auf den würde ich nie im Leben wetten. Zu eng und... Was ist dieser draußen los? Also ich weiß nicht, ob ihr das hört. Entweder ist da draußen jetzt gerade ein Feuerwerk im Gange, aber es könnten auch Schüsse sein. Hört man das? Ich sage deswegen Schüsse, weil vor 30 Sekunden ein Polizeiwagen hier in der Nähe angehalten hat. Ich versuche gerade zu hören, ob man irgendwelche Gespräche von dem... Na gut, ich lebe noch, das ist das Wichtigste. Zurück zum... Das ist ja Wahnsinn, was hier abgeht. Zurück zum eigentlichen Thema, nämlich UFC 202 und die Wettquoten. Also, Co-Main-Event, wie sieht's da aus? Ja, Teixeira, klarer Underdog, 2,75 und Johnson 1.40. Das finde ich interessant. Also, Glover Teixeira ist vielleicht ein Risiko, wenn ich den jetzt mit einbeziehen würde in einer Wette mit mehreren Kämpfen. Aber einfach mal so ein Zehner auf Glover Teixeira, was kriegst du dafür? Du musst wahrscheinlich mehr als ein Zehner bieten, um da wirklich was zu bekommen. Ja, 27,50, also 17,50 Euro Gewinn. Haben wir auch schon mal mehr gekriegt. Nee. Aber den lasse ich jetzt hier nochmal drin, finde ich interessant. Dann Cerrone gegen den guten Rick Story. Rick Story ist 2.05, also jetzt auch nicht klarer Underdog, sage ich jetzt mal. Cerrone ist der Favorit mit 1.65, aber ist auch ein Kampf, auf den ich nicht tippen würde. Ist zu eng. Dann haben wir noch, ich suche jetzt hier die ganze Zeit meine Fight Card, die habe ich nämlich schon geschlossen. Hier haben wir sie. Dann haben wir diesen Hui Gui Lim-Kampf gegen Mike Perry, kann ich nichts zu sagen. Tim Means gegen Homasi, kann ich auch nichts zu sagen. Garbrandt Mitsugaki. Würde ich auf Garbrandt tippen? Wie ist da die Quote für den guten Cody Garbrandt? 1.15, ganz klarer Favorit. Takeo Mitsugaki 4.75. Das ist interessant. Also Mitsugaki mit 4.75, auch da könnte man sich... überlegen, einen Zehner drauf zu wetten, wenn man das Geld über hat, sage ich jetzt mal. Mitsugaki, extrem erfahrener Kämpfer, der hat schon viel erlebt, der hat schon viel gesehen. Und so ein Ticken Erfahrung könnte ihm hier zum Sieg helfen. George Rupp zuletzt besiegt, gegen Sterling und gegen Cruz verloren. Davor Francisco Rivera, Nam Pham, Eric Perez und Brian Caraway besiegt, ja. Ihr hört richtig, Brian Caraway. Ja, also das ist eine interessante Wette, sage ich erstmal. Da ein Zehner auf den guten Mitsugaki. Wenn ihr die Kohle übrig habt, dann könnt ihr das versuchen. Raquel Pennington gegen Elizabeth Phillips ist mir, ich würde natürlich auf Pennington setzen, aber es ist mir fast so riskant, auf diesen Kampf zu wetten. Aber wir machen das mal. Wir gehen jetzt hier mal mit den klaren Favoriten. Da haben wir einmal Pennington und einmal Garbrandt. Lobov gegen Avila, da kannst du nicht drauf setzen. Dafür hat Lobov einen viel zu wilden Stil. Also da würde ich keinen Cent drauf geben. Marcos gegen Courtney Casey. Werde ich auch nicht wetten. Magny gegen Larkin. Wie ist denn da die Quote? Neil Magny, Favorit 1.72, Larkin 2.0. Ach, das ist mir auch zu eng. Da würde ich, glaube ich, auch nicht auf diesen Kampf würde ich auch nicht gehen. Und Colby Covington gegen Max Griffin und Uda gegen Vettori. Schwierig auf dieser Card was zu riskieren. Also wenn man Garbrandt nimmt, Raquel Pennington, Anthony Rumble Johnson, das sind somit die größten Favoriten, und Tim Means. Ja, dann kann man mit 10 Euro Einsatz, das sind jetzt 4 Kämpfe, kann man mit 10 Euro Einsatz gerade mal 26,28 Euro gewinnen. Und ich habe vorhin, glaube ich, gesagt, wenn ich auf Glover Teixeira einen Zehner setze, kann ich, war das nicht 27 Euro gewinnen? Also dann würde ich eher das machen. Wenn ich jetzt hier Geld setzen würde, würde ich einen Zehner auf Glover Teixeira setzen. Ansonsten machen die Wetten für mich keinen Sinn. Also da ist der, klar, wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, 1.000 Euro setzen willst, dann kannst du natürlich jetzt hier irgendwas Spektakuläres machen, aber der Ertrag ist mir zu gering. Mitsugaki, das interessiert mich noch, aber also Mitsugaki und Shara, wenn du die beiden zusammennimmst, die beiden größten Außenseiter, und für mich sind das große Außenseiter, aber nicht völlig unmöglich, dass die ihre Kämpfe gewinnen, würdest du mit einem 20er 261 Euro gewinnen, also 20 musst du ja nochmal abziehen, dann sind es 241. Ja, also wer Bock hat, kann sowas machen. Ich glaube, ich halte mich hier zurück, was die Wetten angeht. Vielleicht überlege ich es mir auch nochmal anders, muss man ehrlicherweise sagen. Gut, ja, das ist soweit UFC 202 Card. Dann hatte ich noch eine Bitte auf Twitter, und zwar sollte ich was dazu sagen. Es wurden ja einige Regeln verändert in der UFC. Unter anderem wurde jetzt bekannt gegeben, dass die Kämpferinnen keine lockeren Oberteile mehr tragen dürfen. Also, bestes Beispiel ist da für mich Valérie Letourneau, die so ein schlauer Oberteil anhatte und das Problem hatte, dass ihre Gegnerin, sie immer Brustbereich mit einem Kick getroffen hat, und Valérie Letourneau hatte das Problem, dass beinahe ihre Titte rausgerutscht wäre. Und sie hat das danach natürlich auch stark, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da was finde, das danach auch stark bemängelt, dass die Fight Kids von Reebok einfach so läppisch sind, sage ich jetzt einfach mal. Und die Commissions haben jetzt beschlossen, dass Frauen in Zukunft enge Oberteile tragen müssen. Es liegt nicht daran, dass man da irgendwie, weiß nicht, die Nippel besser sehen kann, sondern um eben sowas zu verhindern, dass eine Gegnerin mit dem Fuß da hängen bleibt oder so. Das ist der Gedanke dahinter. Und die UFC muss praktisch darauf auch reagieren, oder beziehungsweise Reebok muss darauf reagieren. Das war gegen Joanne Calderwood übrigens. Und muss praktisch die Fight Kids so abändern, dass man in Zukunft nur noch eng anliegende Oberteile trägt. Das ist, wie gesagt, jetzt so beschlossen worden. Ich gehe davon aus, dass die UFC das für ihre europäischen und brasilianischen Events, oder beziehungsweise die brasilianischen Events werden ja von der brasilianischen Traffic Commission betreut, aber zum Beispiel für die europäischen Events werden die UFC-Jungs wahrscheinlich das Ganze übernehmen, und Reebok wird ein Fight Kit dann präsentieren, das nur noch eng anliegende Oberteile beinhaltet. Ich finde es nachvollziehbar, gerade nach dem, was wir da gesehen haben mit Valérie Letourneau. Ich sage nicht, dass der ausschlaggebende Grund dafür war, dass sie den Kampf verloren hat, aber es hat ihr nicht geholfen, den Kampf zu gewinnen, ja, dass sie sich noch damit auseinandersetzen musste, dass da die halbe Titte draußen hängt. So, das war noch ein Anliegen. Jetzt trinke ich nochmal was. Wir sind hier heute relativ gut durchgekommen. Die von mir angestrebten 90 Minuten haben wir eingehalten. Wenn ihr im Chat nichts mehr habt, dann bedanke ich mich eigentlich schon. Ich denke mal, viele werden jetzt sich vorm Fernseher setzen und noch das Olympia-Endspiel der deutschen Nationalmannschaft sich zu Gemüte führen. Ich muss sagen, ich gehe, glaube ich, jetzt direkt ins Bett. Ich bin also selten so müde gewesen nach einem Urlaubsaufenthalt. Ach so, ich kann doch was machen. Pass mal auf. Also wer bis jetzt durchgehalten hat, dem stelle ich jetzt noch folgende Frage. Egal, ob in Podcast-Form, also egal, wo ihr das jetzt hört oder ob ihr es auf YouTube seht, ich spiele gerade, hey UK, schreibt da jemand, Mensch, das gibt's doch gar nicht. UK, hello, we are also from the UK, you listen to me, I'm a native speaker, and yes, my roots are in London, and I'm sitting right in London now. So, jetzt kommt hier doch noch ein bisschen Fahrt auf. Also, der Herr, wer war das hier? Ach, hier wurde ich gefragt, ob ich nicht live gucke. Nein, ich gucke nicht live, denn ich bin Run Fighting Kunde und ihr wisst, wie das ist. Man setzt sich vor den Fernseher, will Run Fighting, will UFC 202 gucken, und Run Fighting sagt einfach, nee, fick dich, du guckst jetzt hier mal gar nichts, guckst es entweder nur auf Deutsch, nur mit Rucklern oder sonstigen Problemen. Deswegen, ich verzichte auf Run Fighting und guck's dann am nächsten Morgen und hoffe, dass da alles funktioniert. Der Modish Jungle, der schreibt ja wahrscheinlich, der kann ja mal in den Chat schreiben, Hello Modish Jungle, where are you now? That's the question from me to you. And I'm a native speaker, das muss ich nochmal dazu sagen. Martin Schober fragt, was ich zu den Startzeiten sage für 204, Bisping gegen Henderson. Ich bin sehr zwiegespalten. Also wenn Sie es wirklich dabei belassen, dass der Pay-Per-View um 4 Uhr startet, finde ich das zu spät. Ich finde es zu spät. Ich bin der Meinung, dass man das so hier nicht bringen kann. Da beginnt unter Umständen der Main-Event morgens um 7 oder von mir aus dann um 6 in England. Das geht gar nicht. Ey, der ist aus London, der Modish Jungle. That's awesome. I was in London for the WWE in 2011. And I was in a hotel with the WWE wrestlers. And now comes it. Das ist so eine geflogen, also das ist ein geflügeltes Wort im Englischen. Now comes it, sagen alle Engländer eigentlich. Lasst euch davon nicht verwirren. I'm standing in the elevator and the Miz and, what is his name? R-Truth and Jack Swagger are also with me in the elevator. And then I talked with R-Truth and I showed him my daughter and he showed me his daughter. And later this evening, me, and the Esel nennt sich immer zuerst, and R-Truth sitting in the hotel bar and drinking some beer. Was an awesome night, was my first Raw live experience. Absolutely amazing. Absolutely amazing. And I'm planning to go to Manchester for UFC 204, but I don't think that I can become tickets here in Germany for 204. But if I become tickets, I'm going to Manchester. Ryanair flies from Stuttgart directly to Manchester. And I'm there. Okay. So, jetzt, was war denn noch hier? Also, ist ja unfassbar, was ich alles auspacke. Wenn jetzt hier noch jemand kommt aus Südkorea, kann ich alles sagen. Kein Problem. Ich wollte noch zwei Sachen. Also zum, wenn du ein Ticket wirst, ja. If I become a ticket, genau. Was ist das Problem? Man kann doch selber ein Ticket werden. Also ich kann mich jetzt mal hier als Ticket verkleiden. Du kannst ja du mal auf Englisch hier so moderieren. Ich habe nie Englisch gehabt. Das ist kein Scheiß. Ich habe natürlich in der Schule mal Englisch gehabt, aber ich habe ja auf dem zweiten Bildungsweg meinen Realschulabschluss nachgeholt, hatte zuerst nur einen Hauptschulabschluss. Und da war es damals noch so, dass man praktisch ab der 5. Klasse erst Englisch hatte. 5., 6., 7., warte mal, 5., 10. hat man auch nicht gelernt, 5., 6., 7., 8., 9. Und danach war Feierabend mit Englisch. Und das Englisch, das man da gelernt hat, das war natürlich eine Katastrophe. Da hast du halt dieses bekloppten Englisch gelernt. So kannst du dich mit niemandem unterhalten. Und jedes englische Wort, das ich heute verstehe oder spreche, ich will nicht von sprechen kann reden, das habe ich durch WWE gucken, UFC gucken und halt, weiß ich nicht, dann irgendwelche Serien auf Englisch gucken gelernt. Muss man ehrlicherweise sagen. Deswegen, im Effekt, hier live auf YouTube, da kann man auch mal zum Ticket werden und damit meinen, dass man eigentlich ein Ticket ergattern will. Ich denke mal, jeder wusste, was ich möchte. So, ich wollte aber noch was anderes eingehen. Ach genau, die Startzeiten von 204, da waren wir stehen geblieben. Also ich finde die Startzeiten von 204, wie gesagt, nicht besonders glücklich gewählt. Sollte es dabei bleiben, es sieht danach aus. Mit der 2-Uhr-Geschichte kann ich mich anfreunden, ähnlich wie man es bei dem Stockholm UFC und Fox Event gemacht hat. Das geht noch, finde ich. Aber um 4 ist echt, das geht, finde ich, ehrlich gesagt, gar nicht. Also ich würde gern in Manchester dabei sein beim Pay-Per-View, weil ich davon ausgehe, dass die Stimmung großartig wird und man hier in Europa wahrscheinlich nicht allzu häufig UFC-Pay-Per-Views bewundern kann. Und ja, so einen geschichtsträchtigen Kampf wie Bisping gegen Henderson 2 wäre natürlich auch nochmal ein Mega-Grund, sich das anzugucken. Deswegen, ich würde gerne zu diesem Event reisen. Erste Voraussetzung ist natürlich, Ticket zu bekommen. Das wird schwer genug. Wobei natürlich jetzt diese späte Anfangszeit mir die Karten spielen, buchstäblich in die Karten spielen könnte. Denn ich kann mir wirklich denken, dass einige Fans sich sagen, nee, also 4 Uhr morgens setze ich mich ja nicht in die Halle und warte, bis das Ding endlich losgeht. Kinder oder Jugendliche, manche Jugendliche werden das nicht machen können. Dann musst du natürlich ein bisschen Abstriche machen bei anreisenden Fans. Ja, also gerade für mich ist es natürlich dann ein Problem, Montag morgens direkt wieder auf Arbeit zu gehen. Ja, wenn der Pay-Per-View dann morgens um 7:30 beendet ist, bis du dann im Bett bist, ist es irgendwie um 10:30, 11, da kann ich eigentlich direkt zurückfliegen, aber ihr wisst, was ich meine, es ist halt einfach anstrengend, dann am nächsten Tag wieder arbeiten zu gehen und es wäre einfacher, wenn man zu moderateren Zeiten ins Bett käme und ich kann mir halt vorstellen, dass der ein oder andere sich dann vielleicht denkt, nee, da reise ich jetzt nicht aus Italien an oder so. Kann ich mir vorstellen. Deswegen, vielleicht kriegt man dadurch leichter Karten, aber ich finde so eine späte Anfangszeit nicht besonders glücklich gewählt. Ganz ehrlich, ich glaube auch, das wird auf die Stimmung schlagen, denn das ist ja nicht so, dass alle erstmal vorher noch einen Mittagsschlaf machen, bevor sie dann da in die Halle gehen, sondern man kennt die Engländer, die werden vorher schon Party machen. Da wird eine mega Stimmung sein bei den Early Prelims. Man muss sich fast schon wünschen als Kämpfer, bei den Early Prelims zu kämpfen. Und wenn es dann zum Main Event kommt, wird es sie hat auch eine gute Stimmung sein, aber ich glaube, sie könnte besser sein, wenn man den Pay-Per-View nicht erst um 4 startet. Und wir reden hier, wie gesagt, vom Pay-Per-View-Start. Wir reden hier noch nicht mal vom Start des Main-Events. Das geht gar nicht. Ja, Martin fragt, wie man die Zeit überbrückt. Pubs schließen doch um 0 Uhr. Ja gut, man kann sich natürlich Flaschenbier mitnehmen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Das war mein Stichwort. Und ich weiß nicht, wie das in der Halle ist. Da kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Ich weiß nicht, ob zum einen in der Halle Alkohol ausgeschenkt wird und zum anderen, ob diese Sperrzeiten für Pubs dann auch in der Halle gelten. Man könnte jetzt natürlich sagen, man sollte sich mal die Frage stellen, wenn die Pubs wieder öffnen dürfen. Ja, also vielleicht klappt das dann besser, dass irgendwie die Pubs ab 4 Uhr schon wieder aufmachen dürfen oder 5 oder 6 und dann klappt das wieder. Aber ja, also es ist, also diese späte Anfangszeit, ich bin mal gespannt, ob sich das negativ auswirkt. Es würde mich nicht wundern. Der Döpp schreibt, Dana meinte, das Jahr geht mit einem Knall zu Ende. Was denkst du, wäre ein Superkampf für den 30. Dezember? Also ich denke, GSP ist ein Kandidat, den man da im Auge behalten sollte. Er ist jetzt Anfang August wieder in dieses USADA-Programm eingestiegen. 4 Monate, wenn ich jetzt richtig rechne, bist du dabei Ende Dezember, Ende August, Ende September, Ende Oktober, Ende November, Ende Dezember, würde passen. Also GSP-Comeback wäre für mich ein absoluter Hammer. Ronda Rousey-Comeback wäre für mich ein absoluter Hammer. Dann müsste ich jetzt mal die Rankings mir vor Augen führen. Alles mit Conor McGregor wäre ein Hammer, weil es immer ein Hammer ist. Bei Jon Jones muss man noch ein Fragezeichen dahinter machen. Ich habe ja neulich auf Twitter geschrieben, dass es aus dem Umfeld von Jon Jones heißt, man hätte sich auf eine Sperre von 1 Jahr irgendwie einigen können oder verhandeln können. Ich weiß nicht genau, wie das dann abläuft. Eigentlich geht man davon aus, wenn sowas reguliert ist, dass es dann halt feste Strafen gibt und dass man da nicht irgendwas verhandelt. Aber wenn das nicht der Fall ist und jetzt er nachweisen kann, dass er irgendwie so eine Penispille da geschluckt hat, um irgendwie einen härteren Schwanz zu bekommen und deswegen positiv auf irgendwelche Östrogenblocker getestet wurde, ja, dann kann es vielleicht auch sein, dass sie ihn nach einem halben Jahr wieder von alleine lassen. Dann könnte es natürlich sein, dass Jon Jones zurückkommt. Ja, aber ich denke mal, das sind so die einzigen richtig großen Dinger, die UFC raushauen kann. GSP, Ronda, Jon Jones Comeback und Conor McGregor, das sind so die großen Dinger. Nate Diaz, ja, auch, aber ich glaube nicht, dass Nate Diaz das toppen würde, was ich jetzt gerade so aufgezählt habe von den Kämpfern her. Also Ronda Rousey und GSP auf derselben Card, das wäre schon ziemlich fett. Und wenn man sich dann überlegt, was wir dann dieses Jahr für Pay-Per-Views hatten, 196, 200, 202 und dann am Ende des Jahres noch ein Ronda Rousey Comeback und ein GSP Comeback, dann macht die UFC, ich weiß nicht, dann geben sie wahrscheinlich 1 Jahr Fight Pass for free oder sowas. Was steht hier sonst noch? Och, Sebastian, es ist eigentlich unverschämt, die halbe Welt muss sich für Events den Wecker stellen oder länger wach bleiben. Da soll es für die Amis ein Problem darstellen, mittags UFC zu schauen. Ja, der Kernmarkt ist halt die UFC, ja, ist halt die USA. Und ich sag mal, für Formel-1-Fans im Ausland ist es zum Beispiel jetzt nicht unbedingt ein Problem, aber die müssen sich halt dann eher so ein bisschen an die europäischen Zeiten gewöhnen, ja, Formel-1-Rennen beginnen in Europa halt immer zur, ja, zu 14 Uhr Zeit, so nachmittags. Und ich kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen Fan in den USA auch gelegener wäre, wenn die Rennen in Europa später starten, so dass man es in den USA ein bisschen konsumerfreundlicher gucken kann. Klar, für uns ist es einfach scheiße, dass es halt immer alles mitten in der Nacht stattfindet, aber ich kenne es nicht anders. Ich war da ja davor jahrelang Wrestling-Fan, da war es noch schlimmer, da fand das dann immer Sonntag statt, das ist richtig zum Kotzen. Ich bin ja froh, dass es Samstag ist und da habe ich immer noch die Möglichkeit, Sonntag früh zu gucken oder meine Nacht durchzumachen und dann den Schlaf am Sonntag nachzuholen. Es ist nicht ideal, aber ich kann damit leben. Ja, also ja, aber ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, ja, die Amis könnten sich auch mal so ein bisschen nach den europäischen Fans richten, aber ja, wir kriegen ja UFC Hamburg. Arthur fragt, ob ich glaube, dass Conor McGregor, das ist eine gute Frage, die erste Show in New York im Madison Square Garden headlinen wird. Das ist wirklich eine gute Frage, weil wir haben ja vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass Conor McGregor irgendwie das Monster, zu dem Monster wird, das Dana White erschaffen hat, aber das er nicht mehr unter Kontrolle hat. Wenn du ihm jetzt natürlich noch die Macht gibst, sage ich mal, und Madison Square Garden Headline lässt, dreht Conor McGregor wahrscheinlich völlig am Rad. Nichtsdestotrotz will die UFC natürlich für Madison Square Garden ein riesengroßes Ding raushauen, gar keine Frage. Auch hier ist für mich ein Ronda Rousey Comeback möglich, aber auch da muss man natürlich dann die Frage stellen, wie ist das eigentlich, wurde sie schon von der USADA getestet? Eigentlich ja. Ja, sie wurde schon getestet. USADA macht die Tests seit letzten Sommer und damit ist sie schon im Pool gewesen, also fällt nicht in diese 4-Monats-Regel. Okay. Also, also, ach hier, guck mal, der Kyle Almeida, weiß ich nicht, wo der herkommt, der macht sich jetzt darüber lustig, dass nur 15 Leute zugucken. Also da würde ich mal sagen, sind natürlich wenig, ist klar, ja, sind aber zum Beispiel mehr, als sie, wenn ich jetzt gar nicht auf YouTube senden würde und das einfach mir, weiß ich, wie meine Katze erzählen würde. Von daher ist es für mich wirklich fast schon so, dass wenn 5 Leute zuhören, ist das eigentlich schon für mich ein Erfolg, weil zum einen hören Leute überhaupt zu oder sehen zu und zum anderen, ich würde mir wahrscheinlich erzählen. Also ich würde wahrscheinlich wirklich vorm Spiegel sitzen und mir den ganzen Scheiß sonst selber erzählen. Und so kann ich es wenigstens 15 Leute erzählen. Und das sind in dem Moment schon mehr Leute, als die das jetzt hier von Kyle Almeida lesen. Also im Endeffekt habe ich da schon mehr Aufmerksamkeit als er. Von daher nicht schlecht. Ja, also zurück zu Conor McGregor. Ich finde das interessant, dass Conor McGregor da sich schon wieder ins Gespräch bringt für Madison Square Garden und für die UFC macht es eigentlich auch nur Sinn, dass sie ihn dann natürlich versuchen, für New York zu gewinnen irgendwie. Ja, ich kann mich da noch nicht festlegen. Also vieles hängt davon ab, wie der Kampf heute ausgeht. Gar keine Frage. Wenn er gewinnt, Aldo gegen McGregor in New York, ich habe nichts dagegen. Hi Ricky, hab gerade gelesen oder gesehen, dass du streamst, wollte dir nur mal, ach so, das ist jetzt ein Lob, das lese ich nicht vor, das ist mir unangenehm. Ich sag einfach mal danke. Halt mal die Fresse, du Spasti. Der Mieper bringt's auf den Punkt. Also er meint nicht mich, das weiß ich, er meint Kyle Almeida. Kyle Almeida ist wahrscheinlich Dennis Retzler. Ist wieder so ein Fake-Profil. Sei es drum. Ja, das dürfte es eigentlich gewesen sein. Warte mal, bei UFC 209 müssten die Diaz Brothers kämpfen. Natürlich, und das Event muss eigentlich in Stockton stattfinden. Aber das wäre richtig großartig. UFC 209 mit den Diaz Brüdern in Stockton. Aber Nate und Nick haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, sie haben keinen Bock auf derselben Card zu kämpfen. Und McGregor hat übrigens auch Ähnliches gesagt. Er meinte, er hat eigentlich, oder ihm gefällt es nicht so gut, wenn seine Teammitglieder auf derselben Card kämpfen wie er, weil es ihn einfach so ein bisschen aus dem Tritt bringt, wenn er einfach vorher noch mental oder emotional, nicht mental, sondern emotional mit seinen Teammitgliedern mitfiebern muss oder ja, im Endeffekt natürlich will. Also ja. Diaz versus Diaz. Hell in a Cell. Ja, also Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ich habe heute einen Tweet retweetet von, ich weiß gar nicht von wem, Sam irgendwas, der Brock Lesnar interviewt hat. Und Brock Lesnar hat ja versucht, Conor McGregor dazu zu bewegen, in die UFC, in die WWE zu kommen und dort gegen ihn zu kämpfen. Ja, weil natürlich das Thema war, dass Conor ja im Vorfeld zu 202 sich immer wieder über die ganzen Wrestler lustig gemacht hat und übers Wrestling allgemein. Ja, also ich weiß immer nicht, wer da blöder ist, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Wrestling-Fans und Wrestler selber auf diesen Bullshit eingehen, ist unheimlich bescheuert. Und wie sie damit, welcher Ernsthaftigkeit sie dann das Thema angehen, ist noch bekloppter. Und ja, in dem Fall, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, stimme ich irgendeinem zu, der eben gesagt hat, dass bei den Wrestlern, dass man sich da nicht wundern müsse, dass die eben so ein Bullshit schreiben, weil die halt jeden Tag auf die Mütze fallen. Und das stimmt auch. Also, es ist für mich einfach unvorstellbar, wie man so dumm sein kann und auf so eine Pressekonferenz so reagieren kann, wie zum Beispiel ein Roman Reigns oder Seth Rollins und so. Also, das ist doch. Also, Das finde ich lächerlich und zeigt mir auch mal wieder, wie blöd der ein oder andere Wrestler zu sein scheint. So, Mike, who? English. No, I can't speak English. I must learn a little bit more English and then I do this here in English. Of course, yes. But not tonight. Tonight it's the end. Es war mir ein Vergnügen. Arthur schreibt noch, denkst du, durch dieses WWE-Ding mit Conor wird sich der Pay-Per-View besser verkaufen? Ja, das ist auch noch interessant. Conor hat ja darauf so ein bisschen angespielt in der Pressekonferenz, dass die ganzen WWE-Fans jetzt zugucken würden und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Wrestling-Fan sich den Pay-Per-View kauft, um jetzt zu gucken, wie Conor abschneidet. Aber ob es jetzt nur daran liegt, dass Conor sich im Vorfeld negativ zur WWE geäußert hat, das glaube ich nicht. Also ein gewisses Interesse wird da schon bestehen. Aber er hat damit auf jeden Fall dafür gesorgt, dass sein Kampf in den Fokus der Wrestling-Fans rückt. Ja, vielleicht hätte es der ein oder andere verpasst, der prinzipiell Interesse hätte, so einen Kampf zu gucken. Und dadurch, dass er dieses Thema angeschnitten hat, kam es dann bei eben dem einen oder anderen auf den Schirm und wurde zum Thema und er entscheidet jetzt, ein Pay-Per-View zu kaufen. Also es wird die Pay-Per-View-Verkäufe nicht schaden. Ja, das kann man so sagen. Die Antwort der Wrestler war doch auch ein Work. Ja, sehe ich genauso. Natürlich war es bisweilen ein Work, gar keine Frage. Aber das ändert ja nichts daran, dass in der großen, weiten Welt, sage ich jetzt mal, als ja, legitime Antwort genommen wurde. Ja? Also es war ja nicht so, dass dann die weiß nicht, Presseoutlets wie MMA Fighting oder so gesagt haben, ja, klar, das ist jetzt hier ein Work von Chris Jericho oder so. Nee, sie haben diese Frage oder die Antwort von Chris Jericho oder den Tweet von Chris Jericho, besser gesagt, den haben die wie einen richtigen, ernsten Tweet behandelt. So, und egal, ob das jetzt von dir ein Work war, du stehst ja trotzdem da wie ein Trottel, wenn du so eine Scheiße schreibst und wenn das dann, weiß ich nicht, bei ESPN oder auch bei großen anderen Fernsehshows über den Bildschirm flimmert. Aus meiner Sicht stehst du trotzdem da wie der letzte Vollidiot und bestätigst das Vorurteil, das viele gegen Wrestler haben, dass es dumme Idioten wären. Ja, also mit so einem Tweet bestätigst du das Ganze nur. Deswegen, ja, ich glaube, dass der ein oder andere da einfach so die Gunst der Stunde nutzen wollte und sich gedacht hat, hey, vielleicht können wir damit irgendwie was arrangieren und Conor McGregor ist dann bei WrestleMania am Start oder weiß der Kuckuck. Aber ja, also aus meiner Sicht war das Bullshit. Sebastian, hast du die Punk-Doku gesehen? Was sagst du zu dieser Reality-Hollywood-Aufmache? Also ich habe nur so einen Teaser gesehen. Ich weiß, das läuft das schon oder kommt das erst ab Montag? Ich habe nur so einen Teaser gesehen und passt halt zu CM Punk. Das ist meine Meinung. Also ich finde es interessant oder ich finde es richtig, weil du musst eigentlich gucken, dass du das Ding jetzt richtig ausschlachtest. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du nochmal so eine CM Punk-Nummer durchziehen kannst. Sondern wahrscheinlich ist es sein einziger Kampf. Er wird dann unter Umständen verlieren und dann möchtest du das im Vorfeld richtig ausgeschlachtet haben. Deswegen sind diese Dokus so, das ist eigentlich immer ganz gut, was die UFC da raushaut. Und es passt zu CM Punk, weil er ein Typ ist, der so bekannt ist, aber trotzdem relativ privat und zurückgezogen lebt. Also Punk hat auch zu WWE-Zeiten für mich immer das sehr, sehr gut gehandelt, dass du nicht zu viel von Phil Brooks mitbekommen hast. Du hast CM Punk erlebt, ja, auch wenn es dann mal so Behind-the-Scenes-Sachen gab und so, war es immer irgendwie CM Punk und nicht Phil Brooks. Und das Interesse an Phil Brooks kann diese CM Punk-Doku vielleicht nicht stillen, aber sie sorgt dafür, dass du einschaltest, weil du denkst, du siehst eine andere Seite von CM Punk. Vielleicht sieht man die auch. Wie gesagt, ich habe die Doku noch nicht gesehen, nur den Teaser, da fand ich jetzt nicht, dass man da einen anderen Typen gesehen hat, als den, den ich auch immer, weiß ich nicht, auf Twitter oder wenn er irgendwo bei irgendwelchen Q&As auftritt, sieht. Aber ja, ich finde die Sache gut und man muss das so machen. Man muss jetzt wirklich die Kuh melken, bis es keine Milch mehr gibt. Gar keine Frage. Arthur, was ist für dich jetzt Fight of the Year? Condit Lawler, Fragezeichen. Unter kämpferischen, oder wenn ich das ja einfach nur vom Kampf an sich bewerten soll, würde ich sagen, ja. Aber wirklich Fight of the Year ist für mich bislang Conor McGregor gegen Nate Diaz 1. Einfach, der Kampf hatte alles, was so ein Kampf haben muss und von seiner Tragweite und auch von der Wichtigkeit für die Company, für das Pay-Per-View-Business der UFC ist das so ein Mega-Kampf einfach gewesen und noch ein guter dazu, wie gesagt, dass das für mich wahrscheinlich eher Fight of the Year ist. Ja. Erster Teil ist schon draußen, okay. Ich meine unter anderem dieses Rumgeknutsche mit AJ und das wirkt komisch jetzt, wenn ich das so lese, ja, dass er dann mit seiner großen Liebe AJ Lee dann da so rumknutscht. Ja, das, ich muss es angucken, um da mehr zu sagen zu können. Also das so im ersten Moment, das, was ich gesehen habe, fand ich einfach gut, CM Punk, Phil Brooks einem größeren Publikum näher zu bringen und gleichzeitig so ein bisschen die Wrestling-Fans abzuholen, die ein Interesse daran haben, zu sehen, was ihr großer Superstar jetzt so macht, sage ich jetzt einfach mal. Bist du für 202 mehr gehypt als für 200? Ich bin für den Main-Event mehr gehypt, aber die 200K, da habe ich mir mehr versprochen von. Also die konnte dann nicht so richtig abliefern, aber ich habe mir mehr von der Card versprochen. Aber wenn ich wählen müsste, welche Card ich mir, wenn ich nur eine Card kaufen könnte im Jahr, 202 oder 200, dann würde ich mir 202 holen. Also gar keine Frage. Also da ist der Hype, ja, ist der Hype größer. Dieses Ding will ich sehen, Diaz gegen McGregor 2, das ist ein Kampf. Ich hoffe, hier schaut nie jemand von Run Fighting zu, für den würde ich $150 bezahlen oder Euro, würde ich bezahlen, kein Scheiß. Wenn Run Fighting heute Nacht die Preise erhöhen würde und sagen würde, 50 Euro kostet das jetzt oder 100 Euro, ich würde es bezahlen. Ich kann es nicht erwarten, diesen Kampf zu sehen, weil der erste so viele Fragen aufgeworfen hat. Das ist für mich das mit ein Grund, warum ich die UFC, warum ich MMA so liebe, weil alles irgendwie möglich ist. Und wenn du in so einen zweiten Kampf gehst und immer noch denkst, alles ist möglich, ja. Gut, Jay Sun hat jetzt gesagt, eigentlich hat sich nichts verändert. Die Voraussetzungen sind die gleichen wie vor 196 und deswegen wird der Kampf auch genau gleich ausgehen. Aber trotzdem gibt es noch so viele Möglichkeiten für Conor McGregor, diesen Kampf anders zu gestalten und eben dann für sich positiv zu beenden. Und dann diese Fehde halt einfach zwischen diesen beiden, das muss ich sehen. Das muss ich sehen und dafür bin ich bereit oder wäre ich bereit, auch mehr Geld auszugeben als die 15 Euro. Aber wenn es dann nur 15 Euro sind, ist auch okay. Jetzt mal ganz frech gefragt, würde die Card einen Buy weniger haben, wenn sie nur aus Conor gegen Nate bestehen würde? Der Arthur schreibt gleich nein. Evans Kennedy bei 205, was sagst du zu ihm Mittelgewicht? Okay, komme ich gleich drauf zu sprechen. Nee, ich glaube auch nicht. Also das ist halt so eine Boxing-Card, sage ich jetzt mal. Also da verkauft sich halt auch Mayweather gegen XY und alles andere ist eigentlich scheißegal. Also ich weiß noch nicht mal, ob es eine Undercard gibt, wenn ich ein Box-Pay-Per-View kaufe. oder weiß ich nicht, so 4, 5 Tune-Up-Kämpfe, bevor es dann zum Main-Event kommt. Ich kenne das jetzt nur von Sky oder von Premiere früher, wenn ich mir da mal ein Box-Pay-Per-View gekauft habe, war es nur der Main-Event an sich, sonst war da nichts. Und es wäre natürlich für die UFC-Fans, oder die würden auf die Barrikaden gehen und es würde einen Aufschrei geben, dass es Betrug wäre und pipapo, aber eigentlich ja, keiner der anderen Kämpfe sorgt dafür, dass sich mehr Leute diesen Pay-Per-View kaufen, glaube ich. Also vielleicht Rumble Johnsons Mutter würde sich diesen Pay-Per-View nicht kaufen, wenn ihr Sohn da nicht kämpfen würde, aber die meisten anderen, die sich diesen Pay-Per-View kaufen, würden sich diesen Pay-Per-View so oder so kaufen, selbst wenn Peter Sobotta da auf der im Co-Main-Event stehen würde. Evans gegen Kennedy, Tim Kennedy, bei 205. Evans gegen Tim Kennedy. Ja, gut, also Rashad Evans hat, das muss ich mal überlegen, hat eigentlich in der Light Heavyweight Division, da muss ich mir jetzt erstmal die Division, da erwischst du mich jetzt so im Prinzip auf dem falschen Fuß, weil ich muss mir jetzt erstmal die Rankings wieder hervorrufen und dann muss ich mir den Rekord kurz mal von Rashad Evans angucken. Für Tim Kennedy wird es mal wieder Zeit, dass er kämpft. Also darauf freue ich mich definitiv. Ist der Kampf gerade eben bekannt gegeben worden oder habe ich den letzte Woche im Urlaub verpasst? Können wir damit mal überbrücken. So. Hier haben wir Rashad. Also er sah natürlich in der Light Heavyweight Division zuletzt nicht mehr besonders gut aus und war weit davon entfernt. Der Kampf wurde doch schon bestätigt. Ja, gar keine Frage. Also das kann ja schon sein. Ich habe es nur nicht mitbekommen. Also es muss dann irgendwie in den letzten Tagen gewesen sein. Als ich im Urlaub war, da habe ich halt kein Internet gehabt. Das gibt's halt auch noch. Okay, also er hat zuletzt gegen Teixeira verloren. Er hat gegen Ryan Bader verloren. Davor Jair Sonnen und Dan Henderson besiegt. Auch hier interessant. Dan Henderson mittlerweile ja auch eine Gewichtsklasse weiter unten. Ja, also das macht Sinn für Rashad Evans. Für mich hat er extrem an Strahlkraft eingebüßt, muss ich ehrlich sagen. Also für mich ging es, also seit dem John Jones Kampf hat er wirklich peu à peu mit jedem Kampf irgendwie bei mir an Zugkraft nachgelassen, der gute Rashad Evans. Deswegen ist mir fast in diesem Kampf wichtiger, wie Tim Kennedy sich präsentiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Kampf löst jetzt erstmal bei mir keinen Mega-Hype aus oder irgendwas. Ich freue mich, dass Tim Kennedy zurückkommt und bin gespannt, wie sich Rashad Evans in der Division schlägt. Aber irgendwie wirkt das auf mich so, dass Rashad raus ist. Der hat für mich auch so die schon voll inne. Also ich bräuchte den jetzt nicht nochmal im Oktagon sehen. Also von daher, ja, das mit Sonnen gegen Diaz, das Gerücht habe ich mitbekommen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir das bei MMA Radio, ich glaube in der Jojo-Folge in der letzten, ja schon forciert haben, dieses Thema Sonnen gegen Diaz. Ja, wäre gut für 205, definitiv. Aber da momentan noch überhaupt nichts irgendwie in trockenen Tüchern ist und das mit den Spekulationen immer so eine Sache ist, lassen wir die Spekulation erstmal Spekulation sein, aber ich würde mich natürlich freuen, egal, ob es jetzt Diaz gegen Sonnen ist, aber ich würde mich einfach freuen, wenn beide wieder zurückkehren würden in die UFC und noch ein oder zwei Kämpfe bestreiten würden. Diaz kann auch noch mehr bestreiten, aber bei Jair Sonnen ist, glaube ich, das Karriereende nahe. Sebastian schreibt noch, Sonnen wird in den nächsten Monaten in keinen Ring steigen aufgrund des Todes seines Kindes. Auch da habe ich mich jetzt, ich habe das mitbekommen, dass, aber ich glaube nicht, dass das Kind, war das nicht irgendwie so eine Totgeburt oder sowas? Ich glaube nicht, dass sein bereits auf der Welt, mal gucken hier, Jason, sein Kind, das er schon hat, das ist ja nicht gestorben, sondern seine Frau war schwanger, das habe ich mitbekommen. Jetzt gucken wir mal. Weil, wie gesagt, ich habe das alles nur am Rande verfolgen können, da ich keine Möglichkeit, Newborn Daughter da ist, ja, also das, nicht, dass das jetzt irgendwie weniger schlimm wäre, ja, wenn sein Kind erstmal noch nicht so alt war, oder so, meine ich überhaupt nicht, aber ich meine nur, es ist, glaube ich, für Eltern doch nochmal ein Unterschied, wenn ein Kind kurz nach der Geburt stirbt oder bei der Geburt und wenn ein Kind irgendwie mit 4 Jahren stirbt. Wie gesagt, möchte es nicht kleinreden, das ist eine schlimme Zeit für die Familie Sun mit Sicherheit. Und die brauchen jetzt eine Weile für sich. Und 205 erscheint mir auch ein bisschen kurzfristig mit der Tragödie im Hinterkopf, aber man weiß nie. Man weiß nie. Gut, finde ich schön, dass wir mit so einem freudigen Thema aus der Sendung rausgehen, denn jetzt kommen wirklich keine Fragen mehr. Nach 5 Tagen ist das Kind gestorben, meint Sebastian gerade, sei es drum. Jetzt kommen keine Fragen mehr und ich bin hundemüde. Ich muss jetzt ins Bett gehen, ich gehe jetzt auch ins Bett. Ach Mensch, die Frage, die ich euch noch stellen wollte, das wollte ich ja eigentlich vorhin schon machen und dann kam dieser Bekloppte da, der sich darüber beschwert hat, dass nur 15 Leute zugucken, jetzt sogar nur 13, ich kann damit leben übrigens, jetzt sogar nur noch 12. Aber die Frage, die könnte wieder für Interesse sorgen, denn folgendes, ich denke aktuell darüber nach, mir ein neues Auto zu kaufen und jetzt seid ihr jungen Kids gefragt, es soll wahrscheinlich ein Golf 7 werden. Erste Frage. Habt ihr Erfahrung mit einem Golf 7? Das ist ein bisschen ungewöhnlich für so einen MMA-Podcast. Ich weiß, aber egal, interessiert mich. Habt ihr Erfahrungen mit einem Golf 7? Positive, negative? Könnt ihr gerne bei YouTube in die Kommentare schreiben. Interessiert mich fast mehr als eure Tipps zu Diaz gegen McGregor. Oder, wenn ihr das Ganze als Podcast hört, könnt ihr mir einen Tweet schreiben, @RickyPalm, R-I-K-Y und dann Palm wie die Palme nur ohne E. Schreibt mir also mal, wie sind eure Erfahrungen mit Golf 7? Gut oder schlecht? Ich möchte den Golf 7 in der Edition. Ja, jetzt schreibt der Martin gute Abgaswerte. Das betrifft doch nur den Golf 6, Martin. Also das ist ja bei dem Golf 7 alles in trockenen Tüchern. Also ich möchte, wie gesagt, den Golf 7 in der Edition. Und vom Motor her habe ich mich für einen Diesel entschieden, 150 PS, 2,0 Liter Diesel. So, also das sind meine Parameter. Solltet ihr damit speziell Erfahrungen haben, gerne her damit mit euren Kommentaren. Ratet ihr mir zu so einem Kauf oder eher nicht? Und allgemein, also einfach nur eure Golf 7 Erfahrungen würden mich auch interessieren. Gute Lieferzeiten, schreibt Martin noch. Es wäre ein Jahreswagen, den ich mir da ausgesucht habe. Also meine Lieferzeiten würden dann, denke ich, irgendwie so nur 5 oder 7 Tage betragen. Also, solltet ihr was irgendwie dazu beizutragen haben, ob das Sinn macht oder nicht, dann schreibt das einfach mal. Aber für mich wird es Zeit, sich ein neues Fahrzeug zu legen. Und ich brauche kein großes Auto, mir reicht so ein Golf. Und ich glaube, die sind ganz solide. Sollte das nicht so sein, schreibt es in die Kommentare. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich war noch nie so müde nach einer Countdown-Show. Ich verspreche, dass es beim Instant-Reaction-Video morgen wirklich unglaublich zur Sache gehen wird. Und hoffentlich auch wieder mit dem sympathischen Kyle Almeida. Egal. Gute Nacht.